Kommunistenkneipe, der Podcast. Der rote Faden mit Jörg und Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe und zwar zur 8. Folge in unserer Rubrik Der rote Faden. Und natürlich ein besonderes Willkommen an Jörg Kronauer. Hallo Jörg. Hallo, moin. Jörg, wie geht's dir heute? Alles perfekt, sofern das unter den gegebenen Umständen geht, aber individuell geht's mir gut. Das ist schön, freut mich. Ja, wahrscheinlich Prinz Andrew ist gerade ein heißes Thema in den Pubs in England. Ja, genau, das erste Mal seit Hunderten von Jahren, dass ein Royal eingeknastet wurde. Ja, finde ich wunderbar. Ja, kann so weitergehen. Vielleicht, weil wir es heute echt ein bisschen straff geplant haben, relativ schnell rein in die Themen. Mhm. Aber ich hätte noch zwei Anmerkungen bzw. Ankündigungen. Das eine wäre unsere 10. Folge im Roten Faden, die erscheint im April. Und das wird ein besonderes Special. Also das darf sich schon mal jeder, der gerne den Roten Faden hört, fett im Kalender markieren. In meinem Kalender ist es jetzt fett markiert und da steht ganz groß, großes Special im Roten Faden, Folge 10. Bei dir auch, Jörg, hoffe ich doch. Ja, ja. Digga. Die zweite Ankündigung, nächstes Wochenende ist die Berliner Friedenskonferenz im City-Kino im Wedding vom 27. Februar bis zum 1. März, also bis sonntags. Und dort wird die Frage diskutiert, wie organisieren wir die Entrüstung gegen die Kriegsvorbereitungen. Und wir haben in der Kommunistenkneipe, das hat Fabian gemacht, schon eine Übersichtsfolge mit den Organisatorinnen und den Organisatoren veröffentlicht. Ein besonderes Highlight dürfte aber sein, dass du, Jörg und Fabian Lea, ihr beide sprecht über den militärisch-industriellen Komplex, richtig? Ja, genau. Das wird ein wichtiges Thema sein in Berlin. Ja, also da freue ich mich auch schon drauf. Und nachdem das jetzt geklärt ist und so ein bisschen der Spannungsbogen für die Friedenskonferenz gezogen, begeben wir uns mal auf unser großes Schachbrett und schauen, was in den letzten Wochen so los war. Mhm. Wir sind heute eine Woche später dran als üblich in unserem Rhythmus. Das heißt, wir müssen eine 5. Woche mitkompensieren. Mhm. Also haben wir eben beschlossen, nehmen wir uns auch eine Viertelstunde länger Zeit. Wir machen heute ein bisschen Überlänge, um all das abzuklappern, was passiert ist. Ganz klar, im Fokus der Geostrategen und der Kriegsminister, da war die Münchner Sicherheitskonferenz. An dem Wochenende, an dem die war, vom 13. bis 15. Februar, habe ich auch immer mal in den Livestream geschaltet. Und da habe ich ganz, ganz, ganz überraschend festgestellt, Jörg, Mensch, die bequatschen ja die gleichen Themen wie wir im Roten Faden. Mhm. Ja. Waren auch nichts anderes als wir. Deshalb ist es auch nicht so verwunderlich, würde ich sagen, dass die heutige Themenauswahl, die wir getroffen haben und die ist angelehnt an die Panels von der MSC, also der Münchner Sicherheitskonferenz. Mhm. Es wurde inzwischen so kompliziert, ich habe schon angefangen, mir vor den Folgen Storyboards zu machen, damit ich noch irgendwie die Zusammenhänge ein bisschen strukturieren kann, weil einfach die Gleichzeitigkeit der Ereignisse echt nicht mehr so ohne ist. Das ist irre gerade, ja. Ja. Also die Idee war, dass wir zunächst über eben die SICO sprechen, über die Sicherheitskonferenz in München unter dem Titel Under Destruction. Mhm. Von da ausgehend sprechen wir halt eben über den Report von der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir werden über einige Reden, die dort gehalten wurden, auch über Zeitungsartikel der Sicherheitskonferenz werden wir sprechen. Wir werden über den deutschen europäischen Militarismus sprechen, der sich in Bewegung befindet. Mhm. Wir sprechen über deutsche Dominanz, denn das ist eine Entwicklung, die sich daraus ableitet, die Intensivierung gerade des deutschen Militärhaushaltes, Rüstungshaushaltes. Wir werden über etwas sprechen, was wir schon immer mal angerissen haben, was aber immer mehr Kontur annimmt, nämlich auch die nukleare Bewaffnung. Mhm. Es gibt bereits eine nukleare Bewaffnung Europas durch Großbritannien und Frankreich. Ich habe das Gefühl, gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz, also die heißt Sicherheitskonferenz, muss man eigentlich immer in Anführungsstrichen setzen, ob das wirklich eine Sicherheitskonferenz ist, nennen wir sie mal sogenannte Sicherheitskonferenz. Da wurde aber auf jeden Fall auch das Thema der nuklearen Bewaffnung weiter diskutiert. Dafür nehmen wir uns heute auch etwas Zeit. Es werden sich einige Widerspruchslinien aufmachen, die wir heute darstellen wollen. Also die Entwicklungen vertiefen die Widersprüche zwischen Europa und den USA. Es werden immer größere Widersprüche sichtbar innerhalb der EU, ne, gerade zwischen Deutschland und anderen europäischen Staaten. Diese Widersprüche werden deutlicher. Im Rahmen der Militarisierung wird auch der Widerspruch deutlicher zwischen dem deutschen Militarismus und der deutschen Zivilbevölkerung. Denken wir da nur an Sozialabbau, denken wir auch an die Grünbücher der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Die Widersprüche zwischen dem deutschen Industriestandort und dem deutschen Militarismus, auch da gibt es widersprüchliche Linien, die wir darstellen können. Und wenn wir über nukleare Aufrüstung sprechen, dann macht sich ein sehr deutlicher Widerspruch klar, nämlich der zur Weltbevölkerung. Ne? Also die Vernichtung der Weltbevölkerung, der atomare Vernichtungskrieg dürfte ein ziemlich offensichtlicher Widerspruch sein. Ja, wir wollten dann aber doch nicht einen ganzen roten Faden nur für die Sicherheitskonferenz investieren, sondern auch noch ein paar anderen Themen ein bisschen Raum geben. So werden wir nochmal über Venezuela sprechen. Man kann kaum noch über Venezuela sprechen, ohne über Kuba zu sprechen. Mhm. Und das ist auch gut und wichtig, darüber zu sprechen. Mhm. Wenn man über Venezuela und über Kuba spricht, dann muss man auch über China und Russland sprechen. Es ist halt eben alles miteinander verzahnt. Und im letzten Teil möchten wir uns zumindest noch ein bisschen Raum nehmen, wo wir uns in den letzten Folgen auch nicht ausreichend Raum für nehmen konnten, der Zeit geschuldet, dem Format geschuldet, nämlich dem Nahen Osten, wo wir dem Nahen und Mittleren Osten eigentlich zu wenig Raum geben für die Entwicklungen in Syrien, denen Gaza. Und heute möchten wir eben ein bisschen ein kleines Schlaglicht werfen auf den Iran. Wir möchten schauen, was das da für eine Bewegung ist. Sind die Aufstände von einem revolutionären Charakter? Wenn ja, was hat diese Revolution für Vorzeichen? Ja, ganz am Ende noch kurz über Gaza. Da aber auch nur wirklich ganz kurz die jüngsten Entwicklungen. Und uns ist natürlich wie immer völlig klar, dass wir damit ganz, ganz viel nicht abdecken. Also der aufmerksame Hörer hat jetzt schon gemerkt, okay, da kommt gar nichts von Epstein-Files vor, da kommt schon wieder nichts von Grönland oder da ist viel zu wenig die Brennpunkte auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist uns alles klar, aber das ist eben unser Format. Wir sind leider kein Nachrichtensender. Es gäbe so viel, was wir noch erzählen könnten, ne, Jörg? Ja, dermaßen viel los gerade. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Kann man nicht in 90 Minuten packen. Nee, leider. Gab ja schon immer mal wieder Rückmeldungen, Kommentare, dass wir das öfter machen sollen, dass wir das länger machen sollen. Aber da sind natürlich auch unsere Kapazitäten ein Faktor, der eine Rolle spielt. Gut, genug der Vorrede. Werfen wir uns gerade mal rein in den ersten großen Block, in die Sicherheitskonferenz in München unter dem Titel Under Destruction. Fand statt im Hotel Bayerischer Hof. Ich fand es interessant, als ich, wie gesagt, mich immer in diesen Live-Blog eingeschaltet hat. Das Logo war ein Elefant. Da war immer so ein animierter Elefant, der in so einer kleinen Animation die Buchstaben Under Destruction mit seinem Rüssel weggehauen hat. Die Symbolik von diesem Elefanten bei der Münchner sogenannten Sicherheitskonferenz 2026, das war halt eine metaphorische Darstellung eines politischen Themas, das die Konferenz dominierte. Ja, wer war der Elefant im Raum? Das sieht man auch an den ganzen Begleitmaterialien, auch bei, wenn man diesen Münchner Munich Security Report von 2026, da ist auch der Elefant vorne drauf gedruckt. Ich habe gelesen, auch die Teilnehmer der Konferenz haben so kleine Lego-Elefanten bekommen. Also die Organisatorinnen und Organisatoren dieser Veranstaltung wollten auf jeden Fall klar machen, wir haben einen großen Elefanten im Raum und der heißt USA. Die USA sind der große Elefant im Raum, denn die haben ihre Außenpolitik in der Form geändert, die europäischen sogenannten Partner, stand jetzt besonders im Fokus, weil sich da viel verändert. Und bevor wir jetzt, Jörg, würde ich sagen, das Kind mit dem Bade auskippen und uns über all diese Kleinigkeiten und all die Leute, die da gesprochen haben, verrat uns doch vielleicht erstmal zu Anfang, noch vor der Eröffnungsrede von Friedrich Merz, was stand denn eigentlich in diesem Münchner Sicherheitsreport? Es titelt ja mit Die Welt in einer Phase der Abrissbirnenpolitik. Mhm. Was ist damit gemeint, Jörg? Ja, diese Abrisspolitik der Abrissbirne, damit ist schlicht und einfach gemeint, dass vor allem die Vereinigten Staaten halt die bisherige sogenannte regelbasierte Ordnung oder welche Begriffe man auch immer dafür verwendet hat, halt mehr oder weniger abreißen. Und das ist ja nur eine Tatsache, ne? Das ist auch eine erklärte Tatsache. Also Marco Rubio hat ja in München unter anderem auch gesagt, dass es nicht mehr angeht, dass Staaten wie die USA praktisch ihre nationalen Interessen hinter die sogenannte regelbasierte Ordnung zurückstellen, ne? Also dass praktisch die nationalen Interessen da Vorrang haben müssen. Und genau das sehen wir und genau das wurde und wird auch in diesem Munich Security Report relativ deutlich beschrieben. Das ist ein Papier sehr lang, sehr ausführlich mit vielen Quellen und halt ein Produkt der Politikanalyse der Herrschenden in Deutschland eben, aber mit durchaus eine Menge interessanten Beobachtungen noch drin. Und erstaunlich ist vor allem die Offenheit, mit der in diesem Bericht halt wirklich die Politik der USA, man muss sagen, angeprangert wird. Man muss immer dazu sagen, natürlich war im Gegensatz zu allen anderslautenden Behauptungen, auch im Gegensatz zu dem, was der Munich Security Report suggeriert, die Weltordnung bislang immer, sofern es eine Ordnung war, ne, immer eine, in der die westlichen Staaten das Sagen hatten und letztlich machen konnten, was sie wollten. Ob das jetzt der Ordnung entsprochen hat oder nicht, ne, das war zweitrangig, es zählte letztlich immer die Macht. Aber gut, das Ausmaß, in dem inzwischen halt wirklich jegliche Regeln in den Hintergrund gedrängt und ignoriert und gebrochen und abgeschafft werden, das ist nun wirklich tatsächlich singulär in dieser offenen Form, das, was die Trump-Regierung da tut. Und das wird tatsächlich recht deutlich beschrieben in diesem Munich Security Report als Politik der Abrissbirne eben. Ne? Das Abriss ist internationaler Normen auf politischem Gebiet, auf ökonomischem Gebiet. Die Zölle sind ja alle entgegen jeglichen Regeln der Welthandelsorganisation, ne, die Trump-Regierung da verhängt. Also auch das hat mit den bisherigen Regeln gar nichts mehr zu tun. Und die vielen Militäroperationen, Angriffe, Kriege, die die Vereinigten Staaten in dem letzten Jahr geführt haben und auch ja weiterhin zu führen gedenken, ganz offensichtlich, ne, das hat ja mit Ordnung, also mit Regeln überhaupt nichts mehr zu tun, sofern man sie eben diese Regeln mit dem internationalen Recht hier identifizieren will. Recht interessant in diesem Bericht ist auch, dass dann ein Blick geworfen wird auf gesellschaftliche Entwicklungen. Das ist interessant, weil das selten ist in dieser Form der Politikbeobachtung, Politikanalyse aus den Kreisen der Herrschenden raus. Und die stellen recht deutlich fest, dass diese Politik der Abrissbirne eben auch deswegen möglich ist, weil sie Mehrheiten gewinnen kann. Und die Mehrheiten kann sie gewinnen, tatsächlich, so sagen es die Autoren und Autorinnen dieses Berichts, weil in den westlichen Staaten in breiten Teilen der Bevölkerung eine große Unzufriedenheit mit dem Status quo herrscht. Und das ist auch ganz leicht erklärlich, das beschreiben die auch da drin, denn der Reichtum verschiebt sich immer mehr auf die Seite der Reichen, teilweise des reichsten 1% der jeweiligen Bevölkerung, während die große Masse der Bevölkerung immer schlechter dran ist, immer ärmer wird. Und das bringt Unzufriedenheit hervor und das begünstigt halt dann eben auch den Aufstieg. So beschreiben die das halt von Kräften wie, sagen wir mal, der AfD, die halt auch, das ist deren Analyse eben, aus der Unzufriedenheit Kapital schlägt. Und naja, das ermöglicht dann eben auch so eine Politik wie diejenige der Trump-Administration. Trump sagt ja ganz eindeutig, ne, wir müssen die gegenwärtige Ordnung, wie sie in der Welt ist, brechen, weil sie benachteiligt uns. Ne? Also er suggeriert praktisch der US-Bevölkerung, breiten Teilen der US-Bevölkerung, euch geht's schlecht, weil alle anderen uns ausbeuten. Ne? Und ja, damit kommt er halt letztlich durch. Und insofern ist das auch ein ganz interessanter Punkt daran, dass halt die gesellschaftliche Entwicklung da erwähnt wird, die praktisch dieser brutalen imperialistischen Politik eben dann auch die Massenbasis verschafft, wenn man so will. Ich fand auch besonders interessant, dass in diesem Report drinne steht, man dürfte die aktuellen politischen Eruptionen nicht auf die persönlichen Überzeugungen von US-Präsident Donald Trump zurückführen. Ja, sie beruhten letzten Endes auf der immer noch außerordentlichen Macht der USA und den Interessen der US-Eliten. Mhm. Ja, ist jetzt nicht das gewöhnlichste Wording, das man aus anderen Berichten kennt. Mhm. Da wird ja gern diese Personalisierung einer Politik beschworen. Ja. Staaten agieren so und so, weil Einzelpersonen in den entsprechenden Instanzen das persönlich entscheiden. Ja, und hier sieht man für so einen Report ja doch eine Ableitung, okay, es geht hier nicht nur von einer Person aus, es ist jetzt nicht nur alles Trump-Entscheidungen, sondern dahinter steht, wie Sie ja selber schreiben, eine US-Eliten. Ne? Mhm. Also es ist schon irgendwie interessant im Wording. Ja, ja mhm. Die US-Eliten ist so ein bisschen das Stichwort. Die US-Delegation, die war ja angeführt vom Außenminister Marco Rubio und eben noch zwei Milliardären im Schlepptau, Steve Witkoff und Jared Kushner. Mhm. Und beide bekleiden kein politisches Amt, waren trotzdem da, denn sie treten als Chefunterhändler des US-Präsidenten in ganz ja, diversen Großkonflikten auf und sind Mitglieder der sogenannten Exekutivboard, dem sogenannten Board of Peace wird das auch genannt. Mhm. Das ist so eine Trump persönlich unterstehende Organisation, die auch perspektivisch die UN-Sicherheitsrat ablösen soll. Genau, also die USA spielen eine wichtige Rolle und treten dann auch entsprechend auf. Wir werden auch noch über Marco Rubios Rede sprechen. Die war eindrucksvoll, will ich mal sagen. Ja. Der hat schon einiges echt vom Stapel gelassen. Eröffnet wurde sie aber von Friedrich Merz. Und das ist jetzt nicht üblich. Es ist nicht üblich, dass eine SIKO eröffnet wird vom Bundeskanzler, sondern das war, so viel ich gelesen habe, sogar das erste Mal, dass ein Bundeskanzler die Eröffnungsrede hält. Und in seiner Eröffnungsrede stellt Friedrich Merz das Programm der Freiheit vor. Jörg, was war an Friedrich Merz' Rede, was waren da so für Positionen? Und er hat halt eben dieses Programm der Freiheit dargelegt. Was versteckt sich dahinter? Ich denke, also ich fand vor allem 3, 4 Punkte recht interessant daran. Einer ist natürlich, das ist jetzt eigentlich gar nicht das wirklich Aufschlussreiche gewesen, dass Merz weiterhin gesagt hat, natürlich das große Übel, das ist Russland, das ist der Ukraine-Krieg, man muss also weiterhin gegen Russland vorgehen, das ist weiterhin ein fester Anker für die deutsche Politik in Europa und letztlich eben auch weltweit. Was ich viel interessanter fand, war auf der einen Seite, dass er wirklich in seiner Rede eine klare Frontstellung gegenüber der Trump-Administration aufrechterhalten hat, erstmal. Er hat gesagt, zum Beispiel, ne, also natürlich wollen Deutschland und die EU an einer Politik des freien Welthandels festhalten. Das ist ganz klar gerichtet eben gegen die US-Zölle. Er hat gesagt, er hat vom Kulturkampf der MAGA-Bewegung gesprochen. Das ist nun wirklich eine konfrontative Ansage gegenüber Trump, dass in einer Rede von einer solchen Tragweite, ne, wie er sie da gehalten hat, das ist der eine Punkt, womit doch schon klargestellt ist, ne, also diese Konfrontation, die will er tatsächlich eingehen gegenüber der Trump-Administration. Und ich denke, da muss man auch den Hintergrund sehen. Also der Hintergrund ist ja tatsächlich gewesen, dass am Beispiel Grönland eben sich gezeigt hat, die USA schrecken nicht mal hinter der glaubhaften Drohung einer militärischen Annexion europäischer Territorien zurück, ne, also zu Europa gehörender Territorien. Und gleichzeitig war auch klar, die Vereinigten Staaten werden, wenn ihnen irgendwas nicht passt, immer wieder mit Zöllen ankommen. Ne, und diese Zölle, die kann man ja letztlich unendlich anwenden. Also man kann mit Zöllen, wenn eben die deutsche und die europäische Seite immer nachgeben, dann kann man die Wirtschaft in Deutschland systematisch auseinandernehmen, bis Deutschland irgendwann Agrarland ist, polemisch ausgedrückt. Ne? Okay. So ist es ja, also der Anfang war praktisch der Zolldeal im vergangenen Sommer in Schottland geschlossen, für die EU und für Deutschland miserabel letztlich in der Summe und ne, also ein paar solche Deals und dann ist von der europäischen Industrie nicht mehr viel übrig. Und das ist, denke ich, auch der Hintergrund dessen, dass Merz eben da doch wirklich auf eine Konfrontation gegenüber der Trump-Administration eingeschränkt ist. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich wirklich wichtig fand, das ist, dass er gesagt hat, natürlich wird Deutschland weiter massiv aufrüsten, die EU insgesamt oder die europäischen NATO-Staaten, hat er interessanterweise gesagt, müssen unbedingt weiter aufrüsten. Die Bundeswehr soll die stärkste, konventionell stärkste Armee in Europa werden, das hat er mehrfach schon gesagt, aber jetzt wieder bekräftigt. Das heißt also, die Militarisierung Europas ist fester Bestandteil des Programms und ich glaube, das muss man festhalten, auch vor dem Hintergrund der konfrontativen Haltung gegenüber den USA. Ne? In der Öffentlichkeit sagen die immer, ja, ne, der Trump hat ja gefordert, wir müssen hier 5%, ne, und alles ganz bitter, wir können nicht anders. Ne? Und das sagt man auch dem Trump so, hier, du hast ja gefordert, ne, 5%, jetzt machen wir das endlich. Ne? Ich denke, das ist die Ebene der Öffentlichkeitsarbeit, der PR, ne, letztlich diese Äußerung. Und da ist massives Eigeninteresse da, eben wirklich zur stärksten konventionellen Streitmacht des europäischen Kontinents aufzusteigen und damit die militärische Dominanz in Europa zu erlangen. Das ist was eben aus dieser Rede von Merz auch hervorgegangen ist. Und ein dritter Punkt, das wäre, ich glaube, der letzte wirklich zentrale, das ist der gewesen, dass Merz gesagt hat, ausgehend davon, dass er sich in gewisser Weise schon mit Trump angelegt hat in dieser Rede, ausgehend davon hat er gesagt, ja, und wir werden weiter oder verstärkt versuchen, mit anderen Ländern in der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, mit zum Beispiel Kanada. Mit Kanada ist interessant, denn der kanadische Premierminister Mark Carney hat in Davos vor ein paar Wochen eine Rede gehalten, die Ähnlichkeiten hatte zu der von Merz. Ne? Also die, was die Konfrontation mit den USA angeht, gewisse Konfrontation, muss man immer dazu sagen, und was eben auch das Ziel des Ausbaus weltweiter Kooperationen mit anderen Staaten angeht. Und ja, wir haben ja gesehen, das EU-Freihandelsabkommen mit dem Mercosur ist jetzt hektisch in Kraft gesetzt worden. Jetzt gibt es noch Probleme im Europaparlament. Gut, ne, aber das ist eine andere Sache. Aber es gibt dieses neue Freihandelsabkommen mit Indien, was auch sehr überstürzt plötzlich verabschiedet worden ist. Es gibt Verhandlungen mit Australien. Es gibt, Merz war jetzt auch in Indien halt, im Januar schon, also persönlich auch auf nationaler Ebene. Merz wird in der kommenden Woche, in dieser Woche nach China reisen mit einer Wirtschaftsdelegation, die so groß ist wie keine mehr seit der ersten Reise von Merkel im Amt im Jahr 2006. Das ist eine klare Ansage, dass Merz eben tatsächlich versucht, eben ein Gegengewicht gegen das, ja, gegen die ökonomische und politische Abhängigkeit von den USA zu schaffen. Daran arbeiten die also. Das heißt, das sind praktisch so Bewegungen, mit denen die versuchen, sich ökonomisch und machtpolitisch frei zu schwimmen, wenn man so will. Ja, und das hat er in dieser Rede eben auch angekündigt. Insofern fand ich die, also diese drei Punkte wirklich recht aufschlussreich. Nicht unbedingt überraschend, aber doch interessant, dass er sie auch in dieser Offenheit vorgetragen hat. Mhm, auf jeden Fall. Die herrschende Klasse hat ihre Zeitung, ihre Sender, ihre Kanäle. Und was bleibt uns? Unsere Stimme. Genau deshalb machen wir die Kommunistenkneipe. Ein Podcast für unsere Perspektive, in dem wir über unsere Kämpfe berichten. Aber klar ist auch, eine Kneipe alleine reicht nicht. Wir müssen lauter werden. Das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Liked unsere Folgen, teilt sie und helft mit einer Spende. Die Infos stehen in der Infobox. Ich hatte mir da noch zu notiert unter diesen vier Punkten, die da als Programm der Freiheit genannt wurden, eben genau diese militärische Stärke, wie du sie schon aufgebaut hast, nochmal so ein bisschen kleinteiliger, dass man sich auch von unabhängig macht von Rohstoffen und Technologien, dass man die Geheimdienste auch stärkt, auch das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn es dann um NATO geht und auch um Europäische Union, dann alles unter der Betrachtung unter deutscher Führung, die nukleare Abschreckung, zumindest eine europäische nukleare Abschreckung. Friedrich Merz hat sich wohl mit Emmanuel Macron auch in der Frage der nuklearen Abschreckung schon unterhalten. Was ich auch interessant fand, du hast es ja auch schon gesagt, diese stärkere globale Vernetzung in Unabhängigkeit von den USA. Du hast jetzt gerade das Mercosur und das, die Intensivierung mit Indien angesprochen. Es gibt aber auch noch weitere Stimmen, die sagen, wir müssen auch mit Japan, mit der Türkei, Südafrika, mit den Golfstaaten alles intensivieren. Ja. Und so könnte man dabei auch eine Spaltung der BRICS-Staaten und des globalen Südens rauslesen. Also Deutschland drängt sich auch so ein bisschen in die Linien rein, wo man bisher vielleicht eine bipolare, also Westen gegen BRICS-Staaten, das war bisher ja eine Entwicklung, die wir ja selber auch schon beschrieben hatten. Und die Außenpolitik von Merz sagt jetzt auch an der Münchner Sicherheitskonferenz, wir müssen starke globale Netze, starke Partnerschaften ausbauen und unter Umständen halt eben auch bestehende Kanäle innerhalb der BRICS-Staaten torpedieren sollen. Mini-Exkurs nebenher, in Nürnberg ist auch gerade eine Waffenmesse, die EnforceTech, oder die EnforceTech ist ein Teil von dem Programm der Nürnberger Waffenmesse. Die ist vom 26. Februar bis zum 1. März, also ich glaube dann parallel zur Friedenskonferenz in Berlin. Das ist ja eine wichtige Austauschplattform von Kriegstreibern oder die wichtigste nach der Münchner Sicherheitskonferenz. Und da werden in Nürnberg, das ist nicht mehr so klein wie früher, das waren wohl früher mal so 60 kleine Stände, die da in der Halle getagt haben, immer abseits von der Stadt, weil die Stadt sich, naja, das nicht gerade als Aushängeschild versteht. Inzwischen sind es über 1000 Stände, also wir können dann diese Nürnberger Waffenmesse einfach mal als Gradmesser feststellen, okay, die Relevanz nimmt deutlich zu von diesem militärisch-industriellen Komplex, weil da sind immer mehr Unternehmen, Elbit Systems, Rheinmetall natürlich und wen man da sonst alles nennen kann, die sind da alle natürlich vertreten. Und an der Stelle gehen mal liebe Grüße raus an die Genossinnen und Genossen, die an dem Samstag von Gostenhofen aus demonstrieren werden gegen diese Kriegsmesse. Also die lieben Nürnberger Genossen sind herzlich gegrüßt. Unbedingt. Okay, das aber nur so als kleiner Randexkurs, das neben der sogenannten Sicherheitskonferenz auch noch an anderer Stelle der Militarismus sichtbar wird. Dann möchte ich noch kurz auf die Entwicklung der NATO konkret zu sprechen kommen. Da hat Ischinger gesagt, die Sicherheitskonferenz müsse für die Führungsriege Europas Anlass sein, endlich von Beschwörungsformeln wegzukommen und erste konkrete Entscheidungen zur Schaffung eines europäischen Verteidigungspakts zu treffen. Dies sowie die, und das ist jetzt das Interessante, vor allem Europäisierung der NATO sind Schwerpunktthemen des diesjährigen Treffens. Ja, und der Ischinger war quasi der Chefmoderator für die Sicherheitskonferenz. Ja. Jörg, was hat es jetzt auf sich mit diesem Wunsch nach der Europäisierung der NATO? Ich denke, das ist so ein auch taktisches Ding. Also der Ischinger hat ja ehrlicherweise recht, ne, mit seiner Rede von den Beschwörungsformeln. Das kann man seit über 20 Jahren hören, dass die EU militärisch stark werden soll, dass es eine EU-Armee geben soll, europäische Streitkräfte, wie auch immer, welcher Begriff auch immer dafür verwendet worden ist. Aber das Ziel praktisch, Europa zu militarisieren, und zwar mit dem offenen Ziel, die EU oder die Staaten Europas, wenn man Großbritannien mit dazu nimmt und Norwegen, jedenfalls die Staaten Europas eigenständig militärisch handlungsfähig zu machen, notfalls auch ohne die Unterstützung der USA, ne? Also auch wenn die USA kein Interesse an einem Waffengang haben, den führen zu können. Dieses Ziel ist wirklich alt, ne? Und da wird immer drüber geredet und da ist drüber gefaselt worden und geredet worden und man konnte es echt irgendwann nicht mehr hören, ne? Das ständige drüber geredet, das ist natürlich alles brandgefährlich, ne? Aber es war tatsächlich lange so, dass drüber geredet wurde und passiert ist nicht allzu viel. Ohne das verharmlosen zu wollen, was an Militarisierung schon längst geschehen ist, auch vor dem Ukraine-Krieg, ne? Das möchte ich überhaupt nicht tun, aber trotzdem, das stand in keinem Verhältnis zu den großartigen Sonntagsreden, die da immer geschwungen wurden. Und der Ischinger sagt, jetzt muss das endlich mal aufhören. Was der Ischinger sagt, ist konkret, inhaltlich, EU-Armee, das ist nichts, was man im Moment machen kann, aus verschiedenen Gründen. Und einer der Gründe ist, wenn man sagt, man macht eine EU-Armee, dann gibt es Staaten in Europa, die sagen, nee, das wollen wir nicht. Das sind zum Beispiel Polen und die baltischen Staaten, die sehr großen Wert auf eine Zusammenarbeit mit den USA legen, auch militärisch. Und die sagen, ne, wenn man jetzt auf eine EU-Armee orientiert, dann sagen beispielsweise Polen und die baltischen Staaten, nee, ne, also wir wollen mit den USA weiter zusammenarbeiten. Ne, also wir wollen kein eigenes Ding machen, unabhängig von den USA, sondern eben immer in transatlantischer militärischer Kooperation bleiben. Ne, und dieses Problem wird man vorerst nicht los. Das ist so der eine Punkt. Das betrifft nicht nur Polen, die baltischen Staaten. Das betrifft im Moment auch Italien unter der Regierung von Meloni, würde ich sagen. Das betrifft auch Rumänien beispielsweise, möglicherweise auch die skandinavischen Staaten, da müsste man genauer schauen, also Schweden zum Beispiel. Aber gut, das ist sozusagen der eine Punkt. Und da sagt der Ischinger, Leute, dann nennen wir das Kind doch halt anders, ne? Dann rüsten wir praktisch den europäischen Pfeiler der NATO auf. Ist der Sache nach erstmal dasselbe, ne? Aber wir kriegen eine Aufrüstung hin, eine ganz gewaltige, ohne dass Polen, die baltischen Staaten, Italien, wie auch immer, Stress machen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn man jetzt offen sagt, ne, wir wollen eine EU-Armee, gab es schon in den letzten 20 Jahren. Was ist jeweils passiert? Die USA haben zumindest sich laut und vernehmlich geräuspert, ne, und haben hier gesagt, nee, ne, also aufrüsten ist gut, aber immer in unserem Bündnis, weil wir wollen nicht, dass ihr euch gegen uns selbstständig macht. Von daher, wenn man diese Aufrüstung durchziehen will, das kostet viel Kraft, die Harschen. Das ist für die kein Selbstläufer. Was die nicht brauchen können, ist gleichzeitig noch einen großen offenen Machtkampf mit den USA austragen. Und von daher steckt hinter dieser Idee von der europäischen NATO auch zu sagen, ja klar, wir bleiben im transatlantischen Bündnis, wir bleiben in der NATO, ne, wir machen das alles, aber wir stärken halt unseren Pfeiler. Die Zielrichtung, darüber kann man nun diskutieren. Ich würde die These vertreten, dass die Zielrichtung nach wie vor die ist, die alte Zielrichtung, nämlich eine eigenständig handlungsfähige europäische Streitmacht hinzukriegen, ne, die erstmal halt europäische NATO heißt. Aber wenn die europäische NATO handlungsfähig ist, dann ist sie handlungsfähig. Ne, und dann können die USA, und kann Trump hüpfen und springen, wie er will. Ne, dann ist Europa handlungsfähig. Das ist meiner Ansicht nach eben die Zielrichtung, auf die das Ganze orientiert. Und man muss auch dazu sagen, noch ein drittes. Im Moment ist es so, wenn die Staaten Europas und vor allem auch Deutschland am Konflikt mit Russland festhalten wollen, und das will die Bundesregierung ganz offen, dann braucht man, so sehen die Herrschenden es jedenfalls, dann brauchen sie noch eine gewisse militärische Rückendeckung für eine gewisse Weile, bis sie so weit sind mit der Aufrüstung, dass sie es selber stemmen können. Und die Rückendeckung kann nur aus den USA kommen. Das heißt, man kann den Bruch mit den USA in den nächsten 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht wie viele Jahren, nicht riskieren. Man muss irgendwie diese Zeit überbrücken, bis der europäische Pfeiler der NATO oder wie auch immer man das Kind da nennt, wirklich eigenständig handlungsfähig ist. Das ist sozusagen das Programm, das hinter diesem Schlagwort von Ischinger steckt, das inzwischen eigentlich alle verwenden. Auch die Kallas hat es schon verwendet, der Merz hat es verwendet, Wadefuhl meine ich auch, Pistorius meine ich auch. Also das ist inzwischen das eigentlich gängige Schlagwort und die gängige Strategie praktisch. Die Europäisierung der NATO. Ja. Gut, wir haben jetzt erst zum Einstieg über die Gastgeber sozusagen gesprochen. Merz, Ischinger, von den Organisatoren, den Report. Und bevor wir jetzt über die Gäste sprechen, würde ich kurz noch zwischenschalten, was denn eigentlich so die Medien dazu gesagt haben. Und ich bin ja inzwischen großer Fan geworden. Bei der jungen Welt gibt es die Rubrik der Medienschau, wo immer eingegangen wird auf unterschiedliche Pressebeiträge der bürgerlichen Medien. Und da ist immer äußerst kurioses Zeug dabei, das so grausig wie es ist, eigentlich einem echt schon das Lachen im Halse stecken bleibt. Mhm. Ich wollte hier mal ein paar Auszüge geben zum Kontext der Münchner Sicherheitskonferenz, was da so geschrieben wurde. Da steht zum Beispiel bei die Neue Züricher Zeitung steht, Europa braucht Führung. Sie wird deutsch sein. Das Handelsblatt schrieb, nichts wächst in Europa gerade schneller als die deutsche Rüstungsindustrie. Während unsere Nachbarn noch überlegen, ob sie sich mehr Panzer oder Drohnen anschaffen, leistet man sich in Deutschland beides. Außerdem stand im Handelsblatt, Deutschland hat die NATO gerettet. Wird auch dann diskutiert, wie sie das gemacht haben. Und noch ein besonders schauriger Beitrag kam vom Münchner Merkur. Der sicherste Weg für Europa, Russland von weiteren Kriegsabenteuern abzuhalten, ist es, seine konventionelle Fähigkeitslücke unterhalb des kaum denkbaren Einsatzes von Atomraketen zu schließen und Putins Vormarsch in der Ukraine zu stoppen mit wirklich allem, was dafür nötig ist. Der Münchner Merkur schlägt dir irgendwie recht offen vor, einen nuklearen Erstschlag gegen Russland. Ich wüsste nicht, wie man es anders lesen soll. Heftige Töne. Gut, kommen wir mal zu den Gästen. Wir haben ja jetzt schon eingefangen, was Friedrich Merz zur Eröffnung gesagt hat und Ischinger mit seiner Europäisierung der NATO. Ich würde gerne noch über mindestens 3 wichtige Gäste sprechen, sofern es unsere Zeit zulässt. Da hätten wir einmal Macron, Starmer und Rubio. Die 3 fand ich sehr wichtig, also Frankreich, Großbritannien und die USA. Von der Leyen hat auch noch einiges blödes Zeug geredet, aber schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Fangen wir an mit der Rede von Emmanuel Macron. Jörg, was siehst du da als die wichtigen Punkte? Ich würde überhaupt bei Macron als den zentralen Punkt sehen, dass er tatsächlich offen setzt auf das, was immer wieder bezeichnet worden ist als europäische Souveränität oder europäische Autonomie, was also praktisch eben die eigenständige Handlungsfähigkeit Europas eben betrifft. Also das, wo letztlich meiner meinem Verständnis nach eben auch dieses Konzept von Ischinger abzielt, von der Europäisierung der NATO, ne, auf lange Sicht halt. Wobei Macron, und das ist meiner Einschätzung nach auch in München deutlich geworden, wobei Macron immer stark setzt, sozusagen darauf, das schnell zu machen, ne, also damit schnell vorzugehen. Und damit vor allem auch auf dem Rüstungssektor schnell vorzugehen. Und bei Macron steckt immer auch dahinter praktisch oder hat auch dahinter gesteckt Projekte wie zum Beispiel dieses deutsch-französische Kampfjet-Projekt. Ne? Also dieses FCAS heißt das abgekürzt, ne? Also dieser gemeinsame deutsch-französische Kampfjet, der jetzt auf der Kippe steht, wahrscheinlich von Deutschland abgesagt wird, so wie es ausschaut. Ne? Aber solche Dinge spielen bei Macron und haben auch in München bei Macron immer eine Rolle gespielt, eben genau das hinzukriegen und dafür zu sorgen, dass die Rüstungsausgaben in deutsch-französische Projekte fließen, vielleicht auch in den Eurofighter wieder, auf jeden Fall nicht in die F-35, ne? Also in dieses transatlantische Ding, wenn man so will, also in dieses US-Rüstungsprojekt. Das ist es ja schlicht und einfach. Und damit ist auch Macron in München halt hausieren gegangen, aufgetreten, ne? Das hat bei ihm im Hintergrund, denke ich, die maßgebliche Rolle gespielt. Wie erfolgreich er damit ist, das mag man bezweifeln. Es steckt natürlich auch immer im Hintergrund der Versuch, sozusagen den deutschen Durchbruch zur alleinigen Dominanz in Europa zu verhindern. Ne, das ist bei ihm auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Aber gut, das ist so, denke ich, der Kern dessen, was Macron in München vertreten hat. Und dann wäre der nächste Redner, was auch, denke ich, eine große Rolle spielt, weil wir es hier auch mit einer starken Rüstungsindustrie haben, gleichzeitig mit einem Land, das kein Teil mehr der EU ist, ein Land, das U-Boote herstellen kann, und zwar nuklear bewaffnete U-Boote, und zwar Keir Starmer. Wie ist es mit dem? Siehst du da überraschende Punkte in seiner Rede oder siehst du die Politik von Großbritannien in der Kontinuität, wie wir sie auch in den letzten Jahren erlebt haben? Also ich meine, es war die Außenpolitik Großbritanniens, die im März 2022 mögliche Friedensabkommen in Istanbul torpediert hat. Ja. Also Großbritannien steht jetzt nicht gerade im Verruf, als Friedensstifter auf dem europäischen Kontinent zu gelten, und zwar im einen der letzten Jahrhunderte. Wie siehst du jetzt die Position von Starmer auf der Münchner Sicherheitskonferenz? Da würde ich, in der Hinsicht würde ich auf jeden Fall Kontinuität sehen. Also die Positionierung gegen Russland, die ist ganz klar in dieser Regierung, die ist vielleicht sogar noch aggressiver als die deutsche Position, wenn man das noch steigern kann. Aber ich glaube, man kann es sogar ein bisschen. Das ist möglich. Also das wäre dann die Position von Starmer. Da gibt es sicherlich eine klare Kontinuität. Wo es Differenzen gibt und wo es da mal auch von britischen Konservativen zum Teil angefeindet wird, das ist sozusagen der Versuch, tatsächlich in der gegenwärtigen Konstellation auf eine enge Zusammenarbeit mit dem europäischen Kontinent zu setzen und nicht primär auf die USA, durchaus eben auch Konflikte mit den USA einzugehen. Aktuell, aber das ist ein ganz anderes Kapitel, aktuell zum Beispiel ein Konflikt um die Chagos Islands, da können wir jetzt nicht näher drauf eingehen, den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean, aber wie gesagt, das ist ein anderes Kapitel, wo Starmer in einen gewissen Konflikt mit den Vereinigten Staaten geht. Aber der Punkt ist, ich denke auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz gewesen, dass Starmer da tatsächlich auch auf diese Europäisierung der NATO setzt, sie zumindest mitträgt. Wie stark dann im Endeffekt von britischer Seite die Zielrichtung auf ein eigenständig handlungsfähiges Europa ist, da kann man sich, denke ich, sicherlich streiten, auch wie weit es möglich ist. Also es ist ja bekannt, dass zum Beispiel die britischen Nuklearwaffen nicht vollständig unabhängig von den USA sind. Also selbst da ist ein US-Einfluss da, ein spürbarer US-Einfluss. Und ich glaube, ein britisches Militär ohne US-Einfluss wäre schwer vorstellbar. Also es ist sicherlich nicht deckungsgleich mit der Position jetzt von Macron, sowieso nicht. Auch nicht von Merz, würde ich denken. Aber gut, die große Orientierung ist schon erstmal die eben auf eine Zusammenarbeit mit den militärische Zusammenarbeit auch mit den europäischen Streitkräften und ja in Richtung Europäisierung der NATO. Und das hat sich, soweit ich es sehe, eben in München auch bestätigt. Auch was aus Gesprächen durchgedrungen ist. Und das wäre ein guter Punkt, denke ich, ein wichtiger Punkt in der Hinsicht. Dann würde ich noch zum Headliner der Münchner sogenannten Sicherheitskonferenz kommen, nämlich dem großen Elefanten im Raum, in dem Fall repräsentiert durch Marco Rubio. Der hat nun wirklich einiges vom Stapel gelassen. Also das war vielleicht nicht so vulgär, wie es Vance getan hätte oder Trump selbst, aber in der Sache war das schon knallhart. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal, Jörg, einordnen, wo sind so die ganzen Spitzen von Rubios Rede? Auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich denke, ich würde sogar sagen, inhaltlich ist es ziemlich identisch gewesen mit dem, was Vance letztes Jahr gesagt hat und auch das, was Trump so von sich gibt. Also er hat zum Beispiel gesprochen vom Klimakult, ne, dem der Westen vor Trump verfallen sei und dem gemäß auch Europa noch verfallen ist. Ne. Also dem Klimakult. Er hat auch diese zivilisatorische Auslöschung Europas, den Begriff hat er sogar verwendet, ne, also eben diese angebliche zivilisatorische Auslöschung Europas durch Migration, ne, die vorher auch in der nationalen US-Sicherheitsstrategie verwendet worden ist. Und das hat er direkt so aufgegriffen, also Vokabular des klassischen MAGA-Rassismus, ne, kann man nicht anders sagen. Und er hat auch ansonsten praktisch die Politik, die US-Politik, die gegenwärtige voll vertreten. Er hat gesagt zum Beispiel, dass es nicht weiter angeht, dass die westlichen Staaten ihre nationalen Interessen hinter diejenigen einer wie auch immer gearteten Weltordnung zurückstellen. Ne? Das bedeutet also, das ist, wenn ich jetzt sage, was interessiert mich geltendes Recht, ich mache, was ich will. Ne? Also hier im zivilen Leben, das hat er wörtlich so gesagt. Wellen geschlagen hat zu Recht auch noch sein historischer Bogen, den er eingespannt hat. Er hat im Versuch sozusagen, und das muss man ja dazu sehen, die USA wollen tatsächlich nach wie vor an dem Bündnis mit Europa festhalten, auch unter Trump. Und zwar schlicht und einfach deswegen, weil sie meinen, dass die europäischen Staaten ihnen in ihrem großen Machtkampf mit Hauptfeind China auf die eine oder andere Weise nützlich sein können. Und von daher geht es der Trump-Administration schon auch darum, die europäischen Staaten irgendwie bei der Stange zu halten, wie auch immer das dann klappt. Und der Rubio hat dann gesagt, ja Leute, wir sind doch hier alle eins eigentlich. Ne? Die letzten 500 Jahre, was ist da passiert? Da sind europäische, und jetzt beschreibt er wirklich die koloniale Eroberung der Welt, da sind europäische Missionare angekommen. Er ist ja wirklich auch überzeugter Christ. Ne? Das sind europäische, also aus der christlichen Rechten in den USA. Ja, klar. Staat ist dort. Also europäische Missionare sind angekommen, europäische Soldaten sind angekommen, alles war wunderbar, die große westliche Zivilisation, tolle Sache, bis dann nach 1945 das große Elend gekommen ist, so hat das dann gesagt, nämlich in Form von kommunistischen Revolutionen und von antikolonialen Revolten, das hat er so gesagt, ne? Und das hat er als zwei große Übel bezeichnet. Nun muss man sich so im Klaren darüber sein. Und seitdem, hat er gesagt, geht das mit dem Westen bergab. Und es gibt sogar Stimmen, die sagen, wir müssen uns in diesen Abstieg fügen, denn die anderen haben ja auch irgendwie ein Recht, ne, auf ihre Kultur, auf ihr Leben, auf ihren Reichtum. Und da hat er gesagt, nö, also das sehen wir nicht so. Ne? Wir wollen weiterhin diese westliche Zivilisation der letzten 500 Jahre, sprich, so wie er es, das Vokabular, was er gewählt hat, wir wollen unseren Kolonialismus wieder haben. Ne? Das ist das, worauf es hinaufläuft, leicht, aber wirklich nur leicht zugespitzt, das, was er da von sich gegeben hat. Und ja, es war ein großes Loblied auf die westliche Herrschaft über die gesamte Welt, inklusive kolonialer Methoden. Und man muss es ja dazu sagen, ne, kolonialer Methoden, wie sie die USA wieder offen anwenden, was die mit Venezuela machen, das ist nicht neokolonial. Ne, also, dass die Ölindustrie dem US-Kommando unterstellt wird, ne, also US-Befehl praktisch, das ist kolonial. Und das ist nicht nur mit Hilfe von Statthaltern da irgendwie die Staaten auspressen, sondern es ist selbst eingreifen und selbst eine Herrschaft errichten. Also, und ja, diesen Übergang zum offenen Kolonialismus wieder zu vollziehen, das ist tatsächlich eine der großen Gefahren dessen, was die Trump-Administration da gerade unternimmt. Ja, also nicht nur, dass er eben diesen europäischen Kolonialismus in den höchsten Himmel hebt und den westlichen Imperien danach trauert, er wünscht sich ja auch zusammen mit Europa, dass man den Weg der Expansion wieder gemeinsam gehen werde. Also da ist ja der Ausdruck, was wir jetzt in Venezuela machen, das könntet ihr auch wieder machen. Ja. Macht doch mit bei den alten Schweinereien. Beißt sich so ein bisschen, finde ich, damit, dass im Dezember in dem nationalen Strategiepapier noch viel von Softpower gesprochen wurde. Ich finde, davon ist recht wenig zu erkennen, wenn man so offen den Kolonialismus als Methode und als Gangart benennt, dann hat das relativ wenig zu tun mit Soft Skills. Ich finde auch, das waren so die wichtigsten Reden auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Pistorius hat noch in einem Panel gesprochen, das hatte ich mir auch angesehen. Da war jetzt aber nichts dabei, das war mehr ein Wiederholen des bereits Gesagten. Wardefuhl hatte auch noch gesprochen, ist auch eingegangen auf Rubios Rede und ist da wie so ein Musterschüler aufgetreten. Ja, die USA verlangt 5%, wir geben 5% und nein, von uns gibt es keine europäische Atomwaffe. Das wird kein Thema sein, sondern wir sind der brave Vasallenstaat. Braucht euch keine Sorgen. Wir bleiben transatlantische Vasallen. Grob zusammengefasst. Gleichzeitig gab es ja aber Gespräche zwischen Friedrich Merz und Emmanuel Macron zum Thema der europäischen nuklearen Bewaffnung. Unabhängig von dem amerikanischen Schutzschirm. Es gab sogar würde ich sagen, ein Kontrapunkt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, eine ganz leise Stimme. Eine leise Stimme war dann doch zu vernehmen, die nicht laut geschrien hat, Kriegseskalation, Aufrüstung, nukleare Bewaffnung. Es gab eine Stimme, das war der chinesische Außenminister Wang Yi. Der hat sich für die Stärkung der UN, Kooperation und Multilateralismus eingesetzt und stand damit allein auf weiter Flur, denn der Rest von dem Verein hat tatsächlich alles für die nächsten Kriege bereitgelegt und da wurden, natürlich ging es darum, auch größere Gelder zu vergeben, dass da schon mal geplant wird, wo kann welche Rüstungsinvestition hinlaufen. Selenskyj selbst hat sich sehr bedankt dafür, dass da wieder bestimmte Geldmengen versprochen wurden. Ne, unter dieser Sicherheitskonferenz, ne, Sicherheit bedeutet offensichtlich, wenn alle eine Knarre haben, dann schießt keiner. das ist natürlich eine geile These, ja, die hat sich auch historisch immer funktioniert. Die Deutschen können davon ein Lied singen. Naja, okay, der deutsche Militarismus, den wollten wir uns jetzt nochmal genauer angucken. Und ich lese gerade ein interessantes Buch, das kennen ganz viele, das ist von Karl Liebknecht und heißt Militarismus und Antimilitarismus unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Jugendbewegung. Und siehe da, nicht nur ich lese das, irgendjemand in der jungen Welt hatte das auch gerade gelesen. Und ich möchte da nur mal den Artikel, den verweisen, den gab es Umklammerung der Gesellschaft. Und da ist das von 1907 erschienene Buch, ein paar Auszüge drin von dem, was Karl Liebknecht da 1907 schon zum deutschen Militarismus gesagt hat. Ein paar Auszüge davon sind eben auch in diesem Artikel und kann ich an der Stelle nur mal empfehlen. Der alte Liebknecht, also nicht der Wilhelm Liebknecht, der etwas jüngere Liebknecht, der Karl, der war da schon sehr, sehr vorausschauend und hat den deutschen Militarismus da sehr genau beschrieben. Du, Jörg, befasst dich auch schon länger mit dem deutschen Militarismus nach dem Ersten Weltkrieg und hast da so eine kleine Reihe, die ich nur durch Zufall ehrlich gesagt gefunden habe, so eine kleine Reihe zum deutschen Militarismus. Ein Artikel heißt Braune Internationale, ein anderer wieder zurück an der NATO-Ostflanke und der neueste Teil davon Gesellschaft bei Fuß. Ich kann allen Zuhörern nur empfehlen, sich die drei Artikel wirklich mal durchzulesen. Die sind extrem spannend und liefern viel zur Geschichte der Bundeswehr, wie sich der deutsche Militarismus entwickelt hat. Das können wir natürlich hier im roten Faden, das wäre eine eigene Folge, die Geschichte der Bundeswehr. Falls daran Interesse besteht, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich hätte gern eine Folge zur NATO-Geschichte oder zur deutschen Bundeswehr, die auch nicht als Bundeswehr angefangen hat, sondern die hat angefangen als neue Wehrmacht. Das war nämlich zunächst der Name. Und die Forderungen kamen auch nicht erst 1955, sondern die kamen sogar noch vor der Gründung der Bundesrepublik. Da war schon Forderung bei den USA, naja, können wir nicht schon wieder so ein kleines stehendes Heer haben? Das war schon sehr früh, sogar schon im November 45. Na, und wer hat das gefragt? Konrad Adenauer. Da hätten wir viel zu erzählen zum deutschen Militarismus. Hat eine lange Geschichte, mit der wir uns befassen müssen, wenn jetzt auch nicht im roten Faden, aber da kommen wir nochmal an anderer Stelle gerne drauf zurück. Uns soll es heute mal um den aktuellen Militarismus gehen und da ist ein Begriff ganz wichtig, nämlich der Operationsplan Deutschland oder auch im militärischen Sprachgebrauch Oplan Doi. Ja. Jörg, dazu hast du auch schon einiges geschrieben. Kannst du uns mal zusammenfassen, welche Rolle dieser Oplan Doi spielt? so viel wir darüber wissen, muss man ja sagen. Genau, denn das Papier wird als solches, es soll weit über 1000, über 1200, nach manchen Angaben sogar über 1400 Seiten haben, aber es wird geheim gehalten. Insofern ist es schwer zu wissen, was da wirklich drin steht. Also man kann gewisse Rückschlüsse ziehen aus Äußerungen von Politikern, man kann Rückschlüsse ziehen aus Bundeswehrmanövern, denn Sachen, die in manchen Manövern geprobt werden, geübt werden, sind Sachen, die eigentlich so in dem Operationsplan Deutschland drinstehen müssen, denn dafür ist er da. Wofür ist er da? Das Ding ist, der leitet sich eigentlich aus der spezifischen, auch geografischen Lage Deutschlands in der aktuellen internationalen Situation ab. Und die schaut so aus, dass bei einem, wenn es denn zu einem wirklich offenen Krieg zwischen der NATO und Russland käme, und das ist sozusagen das große Ding im Hintergrund des Operationsplans Deutschland, ein großer Krieg der NATO gegen Russland. Wenn es zu dem käme, dann ist klar, wo die Front verläuft. Ne? Dann wird die NATO-Ostflanke plötzlich eine Ostfront sein, eine neue. Das ist also sonnenklar und die wird sich hin und her verschieben, wie das in Kriegen so ist. Und man weiß es nicht, was rauskommt. Ne? Aber gut, da ist jedenfalls irgendwo da dann die Ostfront, die neue. Ne? Muss man so nennen. Dann ist es ja wieder eine Front. Und Das ist ja der Punkt, der es unterscheidet zu bis zur zeitlichen Marke 1990. Genau. Da war die Ostfront ja wo ganz anders. Ne? Da war Deutschland der Frontstaat. Genau, Deutschland war der Frontstaat und da wäre genau die Front eben durch Deutschland verlaufen. Das ist auch genau der Unterschied. Denn heute wäre es so, dass die Front irgendwo im Osten verläuft, ne, in so einem Krieg. Und dass natürlich da der Nachschub hingekarrt werden muss, der Truppennachschub, die Soldaten müssen da hingekarrt werden, da müssen die Panzer hingefahren werden, die Drohnen müssen dahin transportiert werden, die Munition, all das muss da hingekarrt werden. Oder Verletzte zurück. Und Verletzte zurück, genau, ja. Verletzte zurück. Wir wissen, dass die offiziellen NATO-Planungen im Moment von 1000 Verletzten ausgehen, die pro Tag zurück nach Deutschland kommen. Ne, das sind nicht die anfallen, sondern die zurückverlegt werden. So verlauten es die NATO-Planer zumindest oder Militärs, die NATO-Planungen kennen. Ne, kleine Seitenbemerkung, ne, aus 1000 Verletzten pro Tag kann man sich die Zahl der Todesopfer ableiten. Es gibt niemand weiß es genau, das ist natürlich völlig klar, aber es gibt eine Zahl, mit der immer hantiert wird, auch im Ukraine-Krieg. Da wurde oder wird auch immer wieder mit der Zahl 3 Verletzte, 1 Tote operiert. Ne? Bei 1000 Verletzten pro Tag kann sich jetzt jede und jeder am eigenen Taschenrechner ausrechnen, was das an Leichensäcken bedeutet. Gut, aber wie gesagt, ne, die Front verläuft dann halt im Osten und der Nachschub muss dorthin gekarrt werden. Und das Ding ist, ne, die Bundeswehr, die aktiven Soldaten, die sind an der dann neuen Ostfront. Klar, nur dafür sind die ausgebildet worden. Die bildet man nicht dafür aus, dass sie hinterher den Nachschub durch Deutschland durchschleusen. Denn der Nachschub, der wird zum Beispiel aus den USA oder aus Kanada an den Nordseehäfen ankommen, vielleicht auch irgendwo an der Ostsee, wie auch immer. Ne? Da werden Soldaten eingeflogen aus den USA. Da kommen französische Soldaten angekarrt, die durch Deutschland durch müssen. Auch britische Soldaten, die müssen alle durch Deutschland durch. Und das wird eine riesige Bewegung sein. Die Rede ist von 800.000, die man erstmal durchschleusen muss in den ersten 6 Monaten. Aber das ist eine geschätzte Zahl. Das können locker auch mehr sein, ne? Je nachdem, wie der Krieg sich genau gestaltet und wie die Lage sich entwickelt. Und wenn solche irren Mengen an Militärs mit ihren Waffen durch Deutschland durchgeschleust werden müssen, dann muss total viel gemacht werden. Da müssen erstmal Unterkünfte für die bereitgestellt werden. Ne? Die fahren nicht hier 96 Stunden im Panzer durch. Ne? Also das geht so nicht. Die müssen auch irgendwo übernachten. Die müssen verpflegt werden. Ne? Da müssen irgendwo die Suppenküchen hingestellt werden. Die müssen auch, da müssen Leute da sein, die das kochen. Und das werden auch nicht die Reservisten machen, denn die Reservisten sind dafür da, um zum Beispiel militärische Liegenschaften zu bewachen. Solche Sachen. Ne? Die Transporte durchleiten und darauf aufpassen, dass da nicht irgendwer ankommt und sabotiert. Das wird die Polizei machen. Ne? Also auch die Polizei muss eingebunden werden. Und diese ganzen Aufgaben, die Lager aufbauen, ne? für die durchreisenden Soldaten, Die Verpflegung sichern, ne? Auch Reparaturen durchführen, das Zeug betanken, ne? die Fahrzeuge betanken, alles das. Da müssen Unternehmen eingebunden werden und da werden wahrscheinlich, so wie es ausschaut, auch Privatpersonen eingebunden, ne? Also Zivilisten. Das heißt also, Zivilisten werden praktisch reingezogen in die Kriegsführung, in den operativen Teil hinter der Front, in der Etappe im eigenen Land. Ne? Und genau das alles ist in diesem Operationsplan Deutschland geregelt, wie das läuft, ne? Wie das dann konkret abgewickelt werden soll und wo man eben Unternehmen heranziehen muss. Das findet alles schon längst statt. Ne? Findet schon längst statt, dass Unternehmen angefragt werden, hier im Kriegsfall bräuchten wir von euch diese und jene Dienstleistung. Nur dafür müsst ihr in der Lage sein, das Zeug dafür, das Material dafür, das ihr braucht, müsst ihr rumstehen haben. Da sind auch schon wirklich Übungen durchgeführt worden. Da wurden an einem unbekannten Ort in der Bundesrepublik wurde ein Militärlager errichtet. Ne, es gibt eine Beschreibung im Wall Street Journal, die haben sich das von wem auch immer verklickern lassen. Die haben dann beschrieben, ja, da wurde dann halt ein solches Lager aufgebaut und dumm gelaufen. Die haben festgestellt, die kriegen das eigentlich alles für einen Platz, weil die Parkplätze zu klein ist. Sie mussten also das Lager splitten in zwei Teile und alles dumm, lästig, nicht gut, ne, muss man verbessern. Solche Übungen finden gerade schon statt in der Bundesrepublik. In Umsetzung sozusagen der Kriegsvorbereitungen für einen großen Krieg gegen Russland. Ja, und das ist alles, das zentrale Dokument dafür ist der Operationsplan Deutschland. Da stehen auch die Orte wohl drin, ne, wo diese Lager errichtet werden sollen. Da steht auch drin, wo, vermutlich, ne, man weiß es ja nicht, wo die Transportwege langgehen, welche Durchmarschrouten es gibt, ne, all das. Und es wird natürlich dann auch erkannt, oh, ne, da ist eine Durchmarschroute, aber da ist große Autobahnbaustelle, Baustellenende 2029, das geht so nicht. Ne, da muss es getan werden. Oder ganz schlimm, die Deutsche Bahn. Ne? Also, ja. Die Deutsche Bahn ist für Militärlogistiker ein Horrorszenario, muss man offen so sagen. Und andersrum, ne? Also wenn demnächst die Bahnverbindungen, ich sage jetzt mal aus Hamburg vom Hafen in Richtung Polen, plötzlich wieder wunderbar funktionieren, könnte das einen anderen Grund gehabt haben als die Sorge um das Wohlergehen der reisenden Zivilbevölkerung. Ne? Also ja, ganz klar auch formuliert in dem Operationsplan Deutschland, die Versorgung der Bevölkerung regelt der Operationsplan Deutschland nicht. Ja, also es geht ausschließlich um diese militärischen Fragen. Gut, es könnte ein kritischer Kopf sagen, na gut, natürlich, die Bundeswehr und die Bundesregierung planen natürlich solche Sachen seit 2022. Großmanöver gibt es ja nun schon wirklich länger. Man denke da an die Defender-Manöver, man denke an Defender Europe 2020, das Manöver, oder Military Mobility, das war von 2018, 2017. Du hattest ja eben auch schon so Dual-Use-Infrastruktur angesprochen, die da schon länger in der Planung involviert ist. Also die Bahn, der Schienenverkehr spielt da natürlich eine Rolle, um Dinge von A nach B zu bekommen. Aber es werden darüber hinaus natürlich viel mehr diskutiert, für diese Versorgungstätigkeiten, die im Ernstfall halt eben auch die Zivilbevölkerung dann mitleisten muss. Da werden teilweise Paketdienste, DHL, Hermes wird damit eingespannt, im Falle des Falles zu kompensieren. Also die Lufthansa ist auch mit von der Partie, die macht da auch mit. Teilweise werden Piloten auch als Drohnenpiloten mit ausgebildet, damit sie im Falle nicht nur Flugzeuge oder Personenmaschinen fliegen können, sondern halt eben auch Drohnen. Das fällt jetzt auch damit rein. Das passiert alles schon. Das zieht sich durch wirklich viele Branchen durch, wo das Militär Einfluss nimmt und das einbezieht in diesen Operationsplan Deutschland. Mhm. Und da wird halt eben auch schon, du hast ja Beispiele genannt, wie da dran geprobt wird. Es gab zum Beispiel Red Storm Bravo, das war wieder jetzt 2025 in Hamburg. Da wurde es dann wieder sehr offensichtlich. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, bei Red Storm Bravo in Hamburg, was war denn, das war eine militärische Übung. Was ist da genau geübt worden? Genau, also da kam es sozusagen darauf an, im Hafen ankommende, oder andersrum, praktisch sozusagen die Einbindung des Hafens in das Kriegsgeschehen zu üben. Ne, da gab es unterschiedliche Szenarien, die da durchgespielt worden sind im Rahmen von Red Storm Bravo. Unter anderem ist durchgespielt worden, dass da halt Transporter ankamen und die nachts dann durch Hamburg durchgekarrt worden sind, Militärtransporte, auch durch Wohnviertel durchgekarrt worden sind. Ne, also um das mal realistisch durchzuspielen. Es wurde auch geübt, das wurde auch in Rostock vorher schon geübt, praktisch einen Verletztenanfall, wie das im Militärjargon heißt, die Aufnahme von Verletzten, die irgendwo auf See halt bei Seekriegshandlungen halt sich schwerer Verletzungen zugezogen haben, die werden in die Häfen halt gebracht und müssen von da weiter transportiert werden in Krankenhäuser. Und in Krankenhäusern muss dann halt geschaut werden, okay, natürlich haben Soldaten Vorfahrt, ne? Dann wird da geschaut, welche Soldaten müssen zuerst behandelt werden, welche Zivilisten kann man von der Behandlung ganz komplett zurückschieben, ne? Und all sowas wurde dann eben geprobt in diesem Manöver Red Storm Bravo, halt praktisch eben auch dann der Transport von Verletzten durch die Stadt hindurch oder eben andere Transporte durch die Stadt hindurch. Ja, das sind so die Szenarien. Wie gesagt, ganz ähnliches Szenario auch in Rostock im vergangenen Jahr durchgespielt worden. Und das wird sicherlich so weitergehen mit diesen Dingern. Im Rahmen von so einem Manöver ist es ja kürzlich in Bayern, ich meine, es wäre irgendwo in Bayern dazu gekommen, dass halt irgendwo ein Bundeswehrsoldat in voller Montur durch den Ort gelaufen ist. Ein erschreckter Bürger gedacht hat, oh, die Russen kommen, hat die Behörden informiert, daraufhin ist die Polizei ausgerückt und der Bundeswehrsoldat hat gedacht, oh, ein Manöverteilnehmer hat mit Schreckschussmunition auf den Polizisten geschossen. Der Polizist hat gedacht, oh, ich will das lieber überleben, ich schieße mal zurück, und der Bundeswehrsoldat hat es überlebt. Aber, ne, also verrückte Sachen, aber das wird in Zukunft häufiger passieren, ne? Also ja. In der Bundesrepublik. Vielleicht noch ein kleines von mir privates Beispiel. In dem Fitnessstudio, in dem ich trainiere, sind überall so Bildschirme aufgehangen, wo man belästigt wird mit irgendeinem Schund. Also da läuft dann irgendeine Werbung. Aber gegen Ende des Jahres wurde diese Werbung immer mal unterbrochen von einer Einladung, doch zur Bundeswehr zu gehen. Ja, also da liefen wirklich im Minutentakt liefen Einblendungen, geh zur Bundeswehr, werde Offizier, wo die Leute dann bei ihrer Freizeitbeschäftigung beim Sport nach der Arbeit dann irgendwie belästigt werden mit der Einladung zu töten und sterben. Ich hatte damals, vor ein paar Monaten, hatte ich dann irgendwann eine E-Mail geschrieben, habe denen gesagt, hier, ganz ehrlich, ich möchte damit nicht belästigt werden. Und ich weiß nicht, ob es was mit meiner E-Mail zu tun hatte oder nicht. Aber tatsächlich läuft seitdem, vielleicht ist es nur ein Zufall, aber seitdem läuft diese scheiß Werbung nicht mehr. Cool. Noch ein Teil des deutschen Militarismus, über den ich gerne mit dir sprechen würde, Jörg, ist das Grünbuch ZMZ 4.0. Mhm. Also ZMZ steht für zivil-militärische Zusammenarbeit. Mhm. Und da werden auch Dinge aufgeführt, ich würde sagen ergänzend zum Operationsplan Deutschland, wie zum Beispiel auch mit Unruhen umgegangen wird, Frage, in dem Kriegsszenario es zu Destabilisierung bekommt, Desinformationskampagnen, wie damit umgegangen wird, wie die Abstimmung zwischen Geheimdiensten, Polizei und Bundeswehr aussieht, aber auch, dass zum Beispiel bei Triagefällen, also Fällen, bei denen Ärzte entscheiden müssen, wen sie versorgen, Soldaten die bevorzugte Behandlung bekommen. Solche Fälle sind auch in diesem Grünbuch aufgeführt. Was ist jetzt aber der generelle Charakter, Jörg, von den Grünbüchern? Wofür sind die dienlich? Was ist deren Funktion? Das sind praktisch so Dokumente, die zu bestimmten Themenbereichen erstellt werden, die, ich sage jetzt mal, einen irgendwie offiziösen Charakter haben, aber noch keinen wirklich offiziellen. Das heißt, es sind Papiere, die durchaus unter Einbeziehung von erfahrenem Personal aus Ministerien, in dem Fall wahrscheinlich auch, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wahrscheinlich auch aus der Bundeswehr oder aus den Repressionsbehörden halt erstellt werden, also von Leuten mit Know-how aus den Apparaten heraus, die also wirklich auch einen gewissen Stellenwert haben aufgrund der Position ihrer Verfasser, die aber eben noch keine offiziellen Dokumente und noch keine wirklichen Regierungsdokumente sind. Eine mögliche Steigerung wäre dann sozusagen ein offizielles Weißbuch zu dem Thema. Die EU hat manche Weißbücher zum Beispiel zu Themen veröffentlicht. Und das hätte dann schon einen richtig offiziellen Charakter. Und dann wäre der nächste Schritt praktisch, das in die Form von Regierungs- oder Maßnahmen oder von Gesetzesvorlagen zu gießen und daraus dann eben was tatsächlich Offizielles zu machen. Es ist also so gesehen eine Vorstufe, aber eine signifikante Vorstufe, die man ernst nehmen muss. Ja, das wäre, glaube ich, der Stellenwert. Und man kann das auch recht gut sehen, ne? Denn was da drin steht, das sind Sachen, die deuten alle sehr deutlich in Richtung Operationsplan Deutschland hin. Vielleicht nicht alle, aber doch viele davon, ne? Und das ist auch ein Teil eben dieses gesamten Prozesses, da eben ja der inneren Vorbereitung auf einen möglichen Krieg gegen Russland. Mhm. Wenn ich gegenwärtig ein bisschen durch die internationale Presse gehe, Jörg, dann wird hin und wieder gewarnt vor einem deutschen Europa. Also nicht alle sind mit dem Maß der Hochrüstung der Bundesrepublik einverstanden. Vor allem Frankreich ist da laut in der Kritik, Polen auch. Mhm. Und interessanterweise hat der deutsche Außenminister Wadefuhl auf Frankreich reagiert. Der hat nämlich geschrieben, auf diesen Vorwurf eines deutschen Europas, also die zunehmende Dominanz des deutschen Militärs und der deutschen Ökonomie, der deutschen Wirtschaft. Da sagt Wadefuhl, Paris sei aufgerufen, auch im sozialen Bereich die ein oder anderen Sparmaßnahmen zu ergreifen, auch in anderen Bereichen zu sparen, um für das zentral wichtige Ziel der Verteidigungsfähigkeit Europas Luft zu haben. Und da wäre noch viel Luft nach oben. Mhm. Also der Kontext ist, Deutschland ist wirtschaftlich das stärkste Land in Europa, hat einen in Anführungsstrichen niedrigen Staatsverschuldungsgrad von 62%. Frankreich dagegen war militärisch immer stärker, auch wenn es wirtschaftlich schwächer war. Mhm. Sieht man zum Beispiel auch, französische Staatsverschulden liegt bei 116%, also deutlich höher als das deutsche. Das hatte aber sich ein bisschen die Waage gehalten zwischen, okay, wir haben jemand wirtschaftlich stärker und dieses andere Land ist militärisch stärker. Jetzt mit den Entscheidungen der Bundesrepublik kriegstüchtig zu werden und Doppelwumms und Zeitenwende und alles, was wir gerade ebenso hergeleitet haben, nimmt jetzt der deutsche Militarismus zu und dadurch entsteht eine Doppeldominanz Deutschlands. Und das finden natürlich andere Länder auch im Kontext der deutschen Geschichte nicht einfach nur toll. Die sagen, okay, wieder so ein super starkes Deutschland, militärisch wie wirtschaftlich. Das hatten wir doch schon mal in der Vergangenheit und es ging nicht gut aus. Vielleicht ist das eine Gefahr. Und Wadefuhl hat halt eben auf diese Kritik, auf diese Bedenken aus Paris dann reagiert mit, macht doch einfach auch mehr Rüstung. Ihr könnt doch sicherlich noch ein bisschen sozial einsparen. Also wir haben uns entschieden zwischen Kanonen und Butter, Frankreich. Vielleicht müsst ihr auch ein bisschen mehr auf die Butter verzichten. So ungefähr gerade die diplomatische Antwort von Wadefuhl an die französisch-kritischen Stimmen in der Sache. Wie siehst du das, Jörg? Ist das eine berechtigte Gefahr, die gerade aus Polen und Frankreich da lauter werden hinsichtlich des deutschen Militarismus? Auf jeden Fall. Also die Gefahr eines wirklich deutschen Durchmarschs in Europa ist, also machtpolitisch gesprochen, ist real und aufgrund der Konstellation, die du sie beschrieben hast, ne, also Frankreich zu verschuldet, um genauso wie Deutschland aufzurüsten, jetzt allein mal aus machtpolitischer Perspektive würde ich sagen, die Chancen für Deutschland, ne, für die herrschende Klasse in Deutschland, jetzt wirklich den Durchmarsch hinzukriegen zur unumstrittenen, alles dominierenden Nummer eins in Europa, sind so groß wie auf jeden Fall sehr lange nicht mehr. Wenn sie überhaupt in dieser Schärfe schon mal oder in dieser Intensität schon mal da waren, die Chancen in dieser Klarheit. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gefährliche Sache. Ich finde es umso gefährlicher, als man ja gleichzeitig sehen kann, wie sich Deutschland im Innern entwickelt. Wir haben eine Entwicklung, du hast es gerade angesprochen, der Abriss der Sozialsysteme. Also das Deutschland, was da dominant wird in Europa, ist eines, was im Inneren, was die Sozialsysteme angeht, ganz, ganz gruselig wird. Ne? Also Militärkrankenhäuser werden gebaut oder militärisch nutzbare Krankenhauseinheiten werden gebaut, aber ansonsten wird das Gesundheitssystem zusammengestrichen. Die Repression nimmt zu. Ne? Wir erleben, wie gerade zuletzt wieder antifaschistischen Vereinigungen die Bankkonten gekündigt werden. Ne? Wie die praktisch ökonomisch da aus dem Verkehr gezogen werden, mehr oder weniger. Wir erleben, wie es Sanktionen, EU-Sanktionen gegen Journalisten gibt, die Bundesregierung ausdrücklich befürwortet. Und diese Sanktionen gegen Journalisten, das bedeutet, es sind mehrere Journalisten, Journalistinnen inzwischen der EU sanktioniert worden. Die dürfen keinerlei Geschäfte mehr machen, ne? Mal wörtlich gesehen, die dürfen keine Wohnung mehr mieten und die dürfen sich nichts mehr zu essen kaufen, wenn man das wirklich knallhart umsetzt. Also das ist eine Entwicklung im Inneren, die ist wirklich brachial. Und wenn man das nun zusammen addiert, ne, eine deutsche Dominanz über Europa, die umfassend ist, bei einer gleichzeitig wirklich fürchterlichen Entwicklung im Inneren, das ist eine Katastrophenansage für mein Empfinden. Ne? Und ich glaube, es gibt eine Sache, die muss man auseinanderhalten, um sich nicht irritieren zu lassen. Dieses Szenario, was man da sehen kann, ist was, wo ich denken würde, jeder Linke sowieso, jede Linke, ne? Also auch eigentlich auch jede wirklich demokratische, sich als demokratisch verstehende Position, sagen wir mal irgendwie liberal, linksliberal, demokratische, so, muss da eigentlich dagegen sein. Ne? Das ist nicht nur auf die Linke beschränkt. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass in Frankreich diese Pläne natürlich auch für den ultrarechten Flügel ein Dorn im Auge sind. Ne? Also das sind Kräfte um den Rassemblement National von Marine Le Pen, Jordan, ich kann nicht mehr sprechen, Barilla herum. Für die ist das natürlich auch eine furchtbare Sache, denn die wollen ein dominantes, starkes Frankreich, völlig klar. Ich denke, das wird sicherlich als Argument in der Debatte gegen uns verwendet werden. Ne? Also ihr könnt ja nicht sozusagen hier das Spiel der französischen Rechten spielen. So in dieser Hinsicht. Ich denke, wir müssen da analytisch klar sein. Natürlich gibt es reaktionäre Kräfte in Frankreich, auch in Polen, ne, die was gegen diese deutsche Dominanz haben. Aber das muss uns ja nicht stören. Ja, ja. Also, ja. Wir haben unsere eigenen Gründe dagegen zu sein und die sind historisch und in jeder Hinsicht nicht nur gerechtfertigt, sondern zwingend, meiner Ansicht ja, nach. Ja. Es gibt jemand, der ist sehr zufrieden mit dem deutschen Kurs. Den wollte ich hier nicht unerwähnt lassen. Denn via Tagesspiegel hat Josef Fischer kürzlich eine atomare Bewaffnung auf europäischer Ebene gefordert. Europa muss das machen, denn die amerikanische Schutzgarantie ist ab sofort ungewiss. Also Josef Fischer, der ehemalige grüne Außenminister, wir erinnern uns, 1999, völkerrechtswidrig, also ohne UN-Mandat, Bombardierung des Kosovos mit einer pseudo-antifaschistischen Legitimation, das kann man auch demagogischen Flaggentausch nennen, was der da betrieben hat, der findet das alles super, denn Deutschland hätte endlich wieder seine nationale Herausforderung verstanden. Deutschland habe nach 1871, also dem Gründung des Deutschen Reichs, alleine dagegen gestanden. Ja, und das war ein großes Unglück. Josef Fischer möchte jetzt lieber dominant mit der EU auftreten. Also die Richtung hat gestimmt, kann man, also ich lese daraus, die Richtung war richtig. Ja. Ja, nur man hat es als deutsches Reich gemacht. Man hätte es als Europa machen sollen. Also ich sag mal, wer so eine Scheiße redet und man braucht, ich kann es auch nicht mehr beschönigen, also wer so einen Blödsinn von sich gibt, das sind gerade die Befürworter vom deutschen Kurs, nur dass man da vielleicht den Zusammenhang hat. Parallel zu dem Militarismus geht es der deutschen Industrie nicht so gut. Die Insolvenzen sind auf Rekordniveau, Schwund bei Industriearbeitsplätzen. Und bei diesen ganzen Verbänden bis auch zu den Handelskammern ist da, naja, gedämpfte Hoffnung bei den Entwicklungen. Also die Trends sehen auch alle nicht so gut aus. Man könnte da jetzt zig Zahlen nennen, was da so alles passiert ist. Eine starke Zahl kann man an der Stelle vielleicht dann doch mal referieren. Also allein 2025 wurden in der Industrie rund 124.000 Stellen abgebaut. Mhm. Und das ist mehr als im Vorjahr. Also das ist jetzt nicht so hoch, das ist eine hohe Zahl, aber die ist vielleicht im Jahresvergleich normal. Nein, ist sie nicht. Die deutsche Industrie ist momentan wirklich stark angeschlagen und das ist für die lohnabhängige Klasse natürlich auch erstmal sehr, sehr schlecht. Also da sind gerade ganz viele entweder dabei, insolvent zu werden oder haben diesen Prozess schon hinter sich. Könnte hier zig Autozulieferer könnte man hier benennen. Man könnte in Marburg die Bering-Werke nennen. Man könnte Dichtungshersteller, Plastic Manufacturing, Presswerke, zum Beispiel in Krefeld, in Aachen, ein Autozulieferer. Das sind alles Beispiele, die das Insgesamtbild abzeichnen. Die Industrie ist am Arsch. Die Autobranche ist besonders stark betroffen. In der Studie, die das Ganze jetzt gerade nochmal dargelegt hat, war es für mich ein bisschen überraschend, dass die Chemie- und Pharmaindustrie noch mit so einem blauen Auge davongekommen ist. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass anhand von der Zollpolitik, dass es gerade die Chemie- und Pharmaindustrie da nochmal stärker trifft und eine größere Abwanderung auch in osteuropäische Länder stattfindet. Es ist auch heftig, aber es ist im Vergleich zur Autobranche nicht so heftig. Trotzdem, das wichtigste und zweitwichtigste Standbein der deutschen Industrie ist gerade nicht Profiteur von den Entwicklungen. Und die angebliche, ja auch manchmal von den DGB-Gewerkschaften beschworene Konversion, man könnte da militärisch-industrielle Konversion betreiben. Okay, dann machen wir jetzt keine ökologische mehr, dann bauen wir jetzt nicht nur noch Solaranlagen, sondern bauen wir jetzt halt eben Panzer. Hauptsache wir bauen. Das scheint auch nicht so ganz aufzugehen. Ne? Ich kann's nicht. Aber das wurde bis jetzt irgendwie immer noch hochgehalten. Nein, Rüstung ist ja nicht nur schlecht. Letzten Endes bringt sie ja Arbeitsplätze. Davon ist gerade nichts zu sehen. Ne, mal von all den anderen Implikationen, warum das ein scheiß Argument ist, ist es auch noch von der Position her falsch und empirisch zeigt sich es auch nicht. Ja. Okay, noch ein Thema, bevor wir auf die Endgerade sozusagen gehen. Jörg, du hast einige Artikel geschrieben, Der Weg zur Bombe. Da gibt es drei Teile. Ich glaube, du hast schon letztes Jahr, Mitte letzten Jahres damit angefangen, als so die ersten Gerüchte aufgeploppt sind zur Atomwaffe, zu einer deutschen Atomwaffe. Das Ganze hat jetzt wieder aus zwei Gründen ein besonderes Geschmäckle bekommen. Das eine ist eben, dass auf der Münchner Sicherheitskonferenz darüber gesprochen wurde, über die Veränderungen in der nuklearen Bewaffnung in Europa und Deutschland. Und parallel ist eben der New START-Vertrag als letzter Vertrag der Begrenzung von Atomwaffen ausgelaufen. Diesen Februar, das war der letzte noch aktive. Jetzt gibt es gar keinen mehr. Also INF-Vertrag ist schon lange keine Rede mehr. Das ist alles im Rahmen von Trump-Administration tatsächlich weggefallen. Und da wäre jetzt nochmal wichtig, Jörg, wie schätzt du gerade ein, wie die Diskussionen hinsichtlich atomare Szenarien, wie real werden die gerade? Und gibt es auch noch Stimmen, die dem irgendwas entgegensetzen? Weil ich muss sagen, bei meiner Recherche jetzt habe ich ausschließlich Statements gelesen, wo sehr, sehr offen und gar nicht mehr hinter verschlossenen Türen, ja, für dieses und jenes Land kann sich auch auf einmal eine nukleare Bewaffnung vorstellen. Insgesamt werden da bis zu 30 nuklear bewaffneten Staaten, wird drüber nachgedacht. Jörg, ist das ernst zu nehmen? Was geht da gerade ab? Ja, ich denke, das ist schon ernst zu nehmen. Also ein Auslöser hier in Europa ist jetzt gerade in der Debatte. Man sieht ja, ne, Trump ist jetzt mal, um die Sprache den gängigen Politjargon zu verwenden. Trump ist ja nicht verlässlich, ne? So sagen die das ja immer. Man weiß ja nicht, was der Trump morgen macht. Und es ist ja tatsächlich noch so, dass sozusagen das Gleichgewicht des Schreckens, ne, sozusagen, also die atomare Abschreckung insgesamt, die basiert ja für Europa jetzt nicht auf den paar hundert französischen, britischen Atomwaffen, ne, sondern auf den tausenden US-Atomwaffen letztlich, die eben im Kriegsfall gegen Russland in Stellung gebracht werden könnten, das seinerseits tausende Atomwaffen hat. Ne? Also das ist sozusagen die große Lage und es wird gesagt, okay, wir sind tatsächlich noch, auch das wieder ein Begriff aus dem offiziellen Jargon, wir sind von diesem amerikanischen Schutzschirm abhängig, den brauchen wir noch, ohne den können wir im Moment nicht, denn Europa hat selbst nicht genug Atomwaffen. Also muss was geschehen, damit Europa eigenständig handlungsfähig wird, eben auch im nuklearen Bereich. Das ist sozusagen die Grundaussage, die inzwischen, wie du es ja gesagt hast, alle teilen eigentlich. Ne? Und dann stellt sich die große Frage, ja, wie kriegt man das hin? Ne? Und das ist ein sehr heikles Thema aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass man natürlich sagen könnte, okay, man versucht irgendwie so eine EU-Atomwaffe hinzukriegen und dafür nimmt man die französischen, platt gesagt, ne, wäre so eine Denkvariante. Das ist aber totaler Unfug, denn kein Mensch kann ernsthaft davon ausgehen, dass Frankreich seine letztliche Kontrolle über sein nukleares Arsenal, über die Forste Frappe aufgibt. Das ist absolut unrealistisch. Leute wie Ischinger sagen sogar, das ist ausgeschlossen, Leute. Quatsch, macht euch da keinen Gedanken drüber. Das wird nicht passieren, dass Frankreich seine Atomwaffen sozusagen für alle zur Verfügung stellt. Wozu Frankreich bereit ist, und das hat die Debatte inzwischen gezeigt, dass Frankreich sagt, okay, wir können sowas machen wie den amerikanischen Schutzschirm. Das heißt, wir stationieren unsere Nuklearwaffen zum Beispiel auch auf deutschen Luftwaffenstützpunkten. Und dann werden die halt im Ernstfall von deutschen Luftwaffenstützpunkten halt irgendwo hingeflogen zum Einsatz praktisch. Und das könnte Frankreich sich vorstellen. Aber völlig klar ist, ne, den roten Knopf drückt der französische Präsident und niemand sonst. Und da redet ihm auch niemand sonst rein. Ne, das ist völlig klar. Und das ist natürlich was für die deutsche Politik, so machtbewusst oder machtverliebt, wie sie ist, nicht akzeptabel ist. Und die wollen selber an den roten Knopf ran, auf die eine oder andere Weise. Der Merz spricht mit dem Macron darüber. Der Merz kann jetzt natürlich versuchen, da Hebelpunkte zu nutzen. Der kann sagen, hier Macron, du weißt, wir haben sehr viel Geld, ne? Ihr habt nicht viel Geld, ne? Ihr habt viele Schulden, ne? Wir könnten euch was bezahlen, aber für die Bezahlung wollen wir dann auch Mitsprache haben. Ne? Wird der Macron erstmal sagen, nee, ne, mache ich nicht. Ihr könnt mich bezahlen, aber ihr kriegt keine Mitsprache. Ne? Und so wird halt mal wirklich platt zugespitzt. Ne? Aber über solche Dinge wird gerade verhandelt. Also die deutsche Mitfinanzierung gegen Mitsprache bei französischen Atomwaffen ist ein Teilthema dabei. Es ist so, dass eigentlich in der gesamten Debatte die Skepsis überwiegt, dass man Frankreich irgendwie breit geklopft kriegt, auf die, den roten Knopf sozusagen zu teilen. Ne? Das wird Frankreich vermutlich wirklich nicht machen. Das heißt also, in der allgemeinen Debatte herrscht die Tendenz vor, zu denken, wir sagen jetzt mal, wir machen das, ne? Aber im Prinzip wissen wir, das ist nicht aussichtsreich. Kann sich als völlig verfehlt herausstellen, diese Einschätzung. Man weiß heute nicht, wie die Entwicklung geht. Ne? Es ist in den letzten Jahren vieles schon anders gegangen, als viele gedacht haben. Aber gut, das ist die Haupttendenz. Und dann stellt sich natürlich die Frage, muss dann nicht Deutschland eine nationale Bombe bauen? Und das wird heiß diskutiert. Der Merz hat zuletzt immer gesagt, nee, er will nicht, dass Deutschland darüber diskutiert. Beispiel, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, und das ist ja nicht irgendwer, das ist ja wirklich ein Blatt des Establishments, das Zentrale vielleicht sogar, die hatten vor ein paar Tagen einen Leitartikel auf Seite 1 sinngemäß überschrieben, warum der Kanzler in der Atomfrage irrt. Inhalt des Artikels, ja, wir brauchen doch eine deutsche nationale Atomwaffe irgendwie. Ne? Und darüber wird gerade diskutiert. Und wo jetzt in Deutschland über eine nationale Waffe diskutiert wird, da sagen die in Polen, ja Leute, hier, ne, also habt ihr es nochmal alle. Ne? Also Polen hat gewisse historische Erfahrungen. Ne? Drei polnische sogenannte Teilungen im 18. Jahrhundert, ne? Hier im 20. Jahrhundert 1939 schon wieder ausgelöscht. Ne? Also wenn Deutschland auch noch eine Atombombe hat, dann wollen wir auch eine haben. Und in Skandinavien, Dänemark werden Stimmen laut, die sagen, ne, Grönland hier, ne, also wir brauchen dringend eine skandinavische Atombombe, ne, wie du es geschildert hast. Ne, das ist genau die Entwicklung, die gerade stattfindet. Das ist alles eine sehr, sehr haarige Sache aus verschiedenen Gründen. Zum einen, wenn irgendjemand anfängt, und sei es Deutschland, halt eine nationale Bombe zu bauen, also eine neue zusätzlich, dann würde das eben einen Flächenbrand auslösen. Dann würde Saudi-Arabien sagen, na klar wollen wir auch eine Atombombe. Ne? Und so würde das weitergehen. Und die andere Sache ist, und das betrifft jetzt Deutschland speziell, Deutschland müsste nicht nur aus dem Atomwaffensperrvertrag austreten, es müsste auch den 2+4-Vertrag brechen. Ja. Denn im 2+4-Vertrag steht drin, ne, atomare Bewaffnung ist nicht. Dann gibt es irgendwelche spitzfindigen Juristen, die sagen, ja, die Formulierung ist aber nicht so ganz präzise. Also wir können da irgendwie einen Rotstift ansetzen und kriegen das argumentativ geregelt. Ne? Aber dann würden andere Juristen kommen und sagen, ja, da war ja irgendwas mit Reparationen. Ja, ne? Ja. Krieg. Und das ist auch nicht so klar geregelt. Und dann setzen wir auch mal den Rotstift an. Und, ne? Und dann kommen die Reparationsforderungen. Und zwar nicht mehr nur aus Polen, sondern ne, also viele Länder können Reparationsforderungen stellen. Ne? Ja. Das heißt, also da macht man gewaltige Fässer auf. Und da sagt der Merz heute noch, nee, Leute, nicht dran rühren. Ne? Das geht im Endergebnis schief. Wenn man so misst wie Helmut Kohl, was hinten bei rauskommt, ne, dann ist das nicht von Vorteil, ne, sagt der Merz. Ne, und wie gesagt, in der FAZ sagt eine Fraktion, doch, wir probieren es, ne, wir müssen da durch. Das ist also sozusagen mal zugespitzt und auf den Punkt gebracht, der Stand der Debatte gerade. Und wie du erwähnt hast, ne, also die Aussage, da die Finger von zu lassen und jetzt vielleicht doch mal was zu machen, was man sogar im Kalten Krieg gemacht hat, nämlich auf Abrüstung setzen. Du musst echt schon wirklich der Exot sein, um diese Formulierung zu gebrauchen. Also über Abrüstung redet heute niemand mehr. Das ist echt der blanke Wahnsinn. Das ist ein historisch erprobtes Konzept, nebenbei die Abrüstung. Selbst unter bürgerlich-kapitalistischen Verhältnissen ging das eine ganze Weile. Die Abrüstung hat funktioniert. Gut. In einem Artikel werden da 5 Optionen dargestellt, die aktuell mögliche Szenarien im Umgang mit dieser Frage darstellen könnten. Also man könnte weiterhin auf die nukleare Abschreckung der Vereinigten Staaten sich verlassen. Die Nutzung des französischen und des britischen Nukleararsenals, um eine europäische Abschreckung zu gestalten, wäre die zweite Option. Eine gemeinsame europäische Atomwaffe beschaffen wäre auch ein Szenario. die vierte Option auf nationale Alleingänge in der atomaren Aufrüstung setzen. Das hast du eben skizziert, ne? Das hat dann einen ganz blöden Ausgang, weil dann machen das alle möglichen, plus anderen Implikationen, die dann damit reinfallen. Und das fünfte, das passiert ja auf jeden Fall, stark forcierte konventionelle Hochrüstung der NATO-Staaten Europas. Das sind so die fünf Optionen. Und da werden wir natürlich weiter hingucken. Aber es ist eben eine Diskussion, die nicht mehr in den Schatten geführt wird. Jens Spahn, weiß ich noch, ist 2025 mal ein bisschen nach vorne geprescht und hat das heiße Eisen mal angefasst und hat sofort von Papa Merz auf die Finger gehauen bekommen. Das sieht jetzt ein Jahr später schon wieder anders aus. Da wird deutlich offener über atomare Bewaffnung gesprochen. Und wie das in 2, 3, 4 Jahren aussieht, ja, das kann einem dann schon Sorge machen, wenn die Diskussion gerade so enthemmt geführt wird und so wenig Gegensprecher da sind. Was Rubio noch gesagt hat, also der Außenminister der USA, wenn wir wieder einen New Start-Vertrag verlängern mit Russland, dann nur, wenn China auch mit eingebunden ist. Ja. Also wenn dann alle. Wir hatten oder haben ja gerade auch den 4. Jahrestag des Angriffs, des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das jährt sich jetzt zum 4. Mal. Da könnten wir viel dazu sagen, das wäre auch eine sicherlich eigene Folge wert. Es gibt aber eine Sache, die trotz Gründen der Zeit nicht unerwähnt bleiben soll, nämlich was Kaja Kallas dazu gesagt hat, fand ich äußerst interessant. Das ist die EU-Außenbeauftragte. Und die hat mit einem US-Radiosender, Radio Liberty, ein Interview geführt und hat da aufgezählt, was ihrer Meinung nach alles notwendig wäre für Frieden. Und dann denkt man, ach cool, Kaja Kallas, klassische Bellizistin, macht hier Ideen für Frieden, da wird man hellhörig, das ist interessant. Und ihre Friedensvorstellungen sehen ungefähr so aus, wie ein antirussischer Wunschzettel. Also Russland aus der Ukraine muss sich sofort zurückziehen. Darüber hinaus gleich auch Belarus, Moldau, Armenien und Georgien. Das sollen Atomwaffen aus Belarus müssen abgezogen werden. Truppenstärken müssen auf dasselbe Niveau reduziert werden wie das der Ukraine. Genau, es sollen Kompensationszahlungen unternommen werden für Unternehmen, die in dem Krieg gelitten haben. Es sollen für Umweltschäden soll bezahlt werden. Internationale Ermittler sollen eingesetzt werden. Die sollen russische Kriegsverbrecher sollen vor Gericht gebracht werden und so weiter. Also es geht dann ewig lang weiter. Kaja Kallas möchte sich gerne in das Wahlsystem der Russland möchte dann sagen, wie das aussehen soll, und da sollen immer internationale Aufsichten dabei sein. Ein Haufen Zeug. Letzten Endes, so fasst das zusammen Reinhard Lauterbach in seinem Artikel, Kaja Kallas sagt ja, Frieden gibt es, wenn Russland bedingungslos kapituliert. Und so wird dann auch ein Schuh draus. Also die EU möchte offensichtlich nicht, dass es zum Frieden kommt. Die EU will damit erreichen, mit diesen derartigen Maximalforderungen, dass man der Öffentlichkeit präsentieren kann, ja, wir sind ja friedensbereit, aber gleichzeitig halt eben in einer Form diese Forderung so umfassend macht, dass sie schlicht illusorisch sind, gerade wenn man die aktuellen Militärbewegungen im Krieg ein bisschen mitverfolgt. Und so können Verhandlungen nur scheitern. Also es kann überhaupt nicht zu Verhandlungen kommen. Friedensoptionen werden hier gezielt torpediert von der europäischen Außenbeauftragten Kallas. Das ist jetzt so mein Resümee. Ja, würde ich unterschreiben. Also sowas fordert man, wenn man einen Krieg gewonnen hat. Ja, würden eigentlich gerne noch ein bisschen mehr über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine sprechen. Die Zeit rennt uns aber leider ein bisschen weg, und wir hatten ja versprochen, auch noch über ein paar andere Dinge zu sprechen als nur über Europa. Nochmal und leider auch nur in Kürze. Jörg, wie sind denn die aktuellen Entwicklungen in Venezuela? Wie sieht's denn da gerade aus? Ich denke, eine wichtige Sache in Venezuela ist, dass die USA jetzt dabei sind, sozusagen umzusetzen, was sie vorhaben. Und zwar, was sie eigentlich für ganz Lateinamerika und die Karibik vorhaben, nämlich nachdem sie den Maduro entführt, verschleppt haben und praktisch die Kontrolle über die venezolanische Regierung übernommen haben, ich glaube, so muss man das sagen, vor allem über den Ölbereich, da jetzt klar Schiff zu machen. Und klar Schiff machen heißt, sie sind jetzt dabei, aus dem venezolanischen Ölsektor vor allem Russland und China rauszudrängen. Die haben da Geschäfte gemacht, die haben unter anderem Ölfelder mit bearbeitet, die haben Produktionsanlagen errichtet, also Ölförderanlagen mit errichtet. Die haben da viel Geld investiert, russische und chinesische Unternehmen, und die sollen jetzt rausgedrängt werden. Das ist sozusagen die ökonomische Grundlage dafür, praktisch ganz Lateinamerika wieder der unmittelbaren US-Kontrolle zu unterwerfen, der US-Dominanz zu unterwerfen. Einhergehen tut das natürlich wieder mit Völkerrechtsbrüchen. Ne? Du kannst nicht einfach hergehen und fremde Unternehmen irgendwo enteignen lassen. Ne? Das geht nach bürgerlichem Recht so schlicht und einfach nicht. Und wenn, dann musst du sie entschädigen. Das ist aber natürlich nicht vorgesehen. Und ja, das ist so praktisch der jüngste Entwicklungsschritt, dass die gerade daran gehen. Es ist mit russischer und chinesischer Gegenwehr zu rechnen. Russland hat das schon angekündigt. Das hat gesagt, das wird das in die Gespräche mit der Trump-Administration einfließen lassen, dass das nicht so geht, nur dass man Russland hier kalt enteignet praktisch. China wird sich sicherlich dagegen wehren, dass seine Unternehmen rausgedrängt werden. China wehrt sich schon massiv dagegen, dass kürzlich ein Gericht in Panama entschieden hat, dass eben ein Unternehmen aus Hongkong an zwei Häfen am Panama-Kanal jetzt rausfliegt praktisch. Ne? Das ist auch windig und also offensichtlich auf politischen Druck so entstanden dieses Urteil, und dagegen wehrt sich China. Und das heißt also, die Auseinandersetzungen werden da jetzt auf anderen Ebenen weitergeführt werden, nämlich auf rechtlicher und politischer Ebene vorläufig. Ja, da muss man weiter schauen, wie sich diese Konflikte da zuspitzen. Und natürlich ist Venezuela auch verbunden ganz eng mit Kuba. Auf jeden Fall. Da hat zuletzt in den letzten Jahren Kuba maßgeblich, nicht ausschließlich, aber maßgeblich mit Erdöl versorgt. Das wird von den USA schon seit Ende vergangenen Jahres unterbunden. Das erste Schiff, das die damals, der erste Öltanker, den die damals festgesetzt und entführt haben, das war ein Öltanker, der auf dem Weg nach Kuba war. Und jetzt haben die USA, hat die Trump-Regierung gesagt, ne, jedes Land, das Kuba mit Öl beliefert, wird mit heftigen Sanktionen, Zöllen bestraft erstmal. Und außerdem setzen wir die Ölblockade gegen Kuba sowieso durch. Ne, insofern ist seit Ende letzten Jahres kein Tropfen Öl mehr in Kuba angekommen. Das ist verheerend. Ne? Kuba hat eine geringe Eigenproduktion, aber nur sehr, sehr wenig. Das bedeutet, die Lage für Kuba ist wirklich am Abgrund eigentlich. Ne? Denn man muss sich ja klar machen, ne, mit dem Öl, das ist nicht nur so, dass die Autos stehen bleiben. Da bleiben irgendwann auch, ne, also alles, was mit Öl gemacht wird, auch der Teil der Stromversorgung, der am Öl hängt sozusagen. Ne? Auch lass es in Krankenhäusern sein. Ne? Irgendwelche Generatoren in Krankenhäusern, die stehen dann still. Das heißt, da wird praktisch eine humanitäre Krise schlimmsten Ausmaßes produziert, also wirklich aktiv hergestellt von US-amerikanischer Seite, mit dem alleinigen Ziel, die Regierung in Kuba zum Kollaps zu bringen und einen pro-westlichen Stellvertreter dort einzusetzen. Der Trump hat schon gescherzt, der Rubio könnte ja da Präsident werden. Ne? Also das ist das Niveau, auf dem die sich gerade bewegen. Und was man jetzt schauen muss, ist, ob irgendwo eine relevante Gegenwehr dagegen entsteht. Es gibt Initiativen, die Hilfslieferungen, also privat oder aus linken Strukturen heraus eben Hilfstransporte nach Kuba organisieren, so ein bisschen wie die Gaza-Flottille damals. Ne? Mhm. Das gibt es inzwischen sehr, sehr lobenswert, finde ich, also sehr, sehr, sehr sympathisch. Es gibt inzwischen auch erste Staaten, die Hilfslieferungen geschickt haben. China zum Beispiel hat welche geschickt, und es gibt inzwischen einen Staat, nämlich Russland, der sagt, er will dort auch Öl hinschicken. Das Ganze unter humanitärer Flagge, völlig zu Recht, denn humanitäre Lieferungen müssen genehmigt werden in jeder Situation, das ist so, das wissen wir. Das wissen wir auch aus dem Gaza-Krieg, wo Israel genau das verhindert hat, ne, dass es nämlich eigentlich so sein muss und dass Israel damit mit der Blockade eben gegen Völkerrecht verstoßen hat, mit dem Aushungern der Zivilbevölkerung dort, und genauso verstößt es gegen Völkerrecht, wenn die USA das in Kuba machen, ne, genauso wie es Israel in Gaza gemacht hat. Und Russland hat jetzt angekündigt, es will dort Öltanker hinschicken. Es will die eventuell, das ist aber alles noch auf der Debattenebene und nicht wirklich festgeklopft, eventuell sogar mit Kriegsschiffen begleiten lassen. Und das wäre auch nötig, denn die USA würden aller Voraussicht nach einfache Öltanker wirklich einfach wieder entern und irgendwo verschicken. Das haben sie klargestellt in letzter Zeit, auch in der Praxis, dass sie das immer tun. Ja, da muss man schauen, ob Russland das tatsächlich machen wird. Andernfalls sieht das für Kuba wirklich ganz, ganz verheerend aus. Und ich denke, jeder Schritt, der die internationale Solidarität mit diesem Land deutlich macht, ist ein gerechtfertigter Schritt. Und vielleicht noch eine Sache dazu, ne? Man muss sich im Klaren drüber sein. Auch, es gibt ja Leute, die sagen, okay, das ist ein sozialistischer Staat, ne? Also Leute, die keine Sozialisten sind, ne? Die irgendwelche, was weiß ich, Liberalen sind oder wie auch immer, ne? Aber ich denke, man muss sich im Klaren sein, ne? Das geht nicht nur, in Anführungszeichen, sozialistische Staaten und Anhänger eines solchen was an, ne? Denn wenn die USA damit durchkommen, wer wird der nächste Staat sein, ne? Das kann ein beliebiger anderer Staat sein, der denen nicht in den Kram passt. Und von daher, da geht es wirklich drum, also die letzten dünnen Reste des internationalen Rechts aufrechtzuerhalten, nämlich das Recht, nicht wirklich von seinem Lebensunterhalt abgeschnitten zu werden, das Recht eines Staates. Ne? Und darum geht es gerade. Insofern ist diese ganze Thematik eine, wo man jetzt auch nicht sagen kann, nicht sagen sollte, glaube ich, ne, okay, die Bundesregierung ist sowieso, wir kennen sie nie, ne, es ist eine, die nichts mit Kuba am Hut hat und sowieso eine fürchterliche Regierung. Aber selbst die Bundesregierung müsste sich im Klaren sein, ne, dass der Nächste, wer auch immer sein kann. Ne, und dass man da doch wirklich, also da Druck zu machen, denke ich, ne, ist auf jeden Fall eine gerechtfertigte Geschichte. Oder eine wichtige Geschichte, auch in jeder Hinsicht politisch Druck zu machen. Mhm. Ja, das stimmt. Von der Bundesregierung ist in der Sache wirklich gerade nichts zu hören. Ich würde noch erwähnen, Mexiko hat immer noch eine Rolle gespielt bei der Versorgung. Mhm. Auch Mexikos Handel und auch Leistungen, die sie an Kuba weitergegeben haben, sind torpediert worden durch die USA. Die USA haben dann starken Hebel. Seitdem ist es auch unterbunden, weitestgehend, ich glaube, oder vielleicht sogar vollständig. Und Mexiko hatte da wenig Spielraum. An der Stelle möchte ich nur den Zuhörern und Zuhörern empfehlen, lest die Artikel von Volker Hermsdorf, die finde ich immer sehr, sehr erhellend. Die können wir jetzt aus Zeitgründen leider in dem Umfang hier nicht noch mit abbilden. Aber das ist ein gerade sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und alles hängt hier wirklich miteinander zusammen. Also Venezuela hängt mit Kuba zusammen. Das hängt alles letzten Endes auch mit dem großen Schachbrett zusammen. Das heißt, auch mit den geopolitischen, imperialistischen Auseinandersetzungen mit Russland und China. Das spielt hier eine wichtige Rolle. Und deswegen ist es auch entsprechend komplex. Dem widmen wir uns dann sicherlich dem nächsten roten Faden. Ich hoffe ja noch, dass uns die sozialistische Insel ein bisschen erhalten bleibt. Ich würde noch eine letzte Reise, Jörg, trotz fortgeschrittener Zeit mit dir unternehmen. Und zwar nochmal in den Nahen und Mittleren Osten. Konkret würde ich gerne mit dir noch über den Iran sprechen. Nach der letzten Folge wurde in vielen Kommentaren bedauert, dass das Thema von uns nicht beleuchtet wurde. Das verstehe ich auch. Ja. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen auch, dass wir versuchen, irgendwie in kurzer Zeit relativ viel Inhalt sehr dicht zusammenzufassen. Aber es ist vollkommen richtig, im Iran geht vieles ab und darüber müssen wir sprechen. Und Jörg, es ist ja so eine gewisse Revolutionsstimmung gerade. Zumindest wird sie so auch durch gewisse Medien kolportiert. Es gab gerade eine sehr große Demonstration. Am Anfang wurden in München von Demonstrationsteilnehmern von über 200.000 gesprochen. Die Zahl, habe ich jetzt in einem Artikel gelesen, wurde wieder etwas runtergestuft. Es waren dann 100.000 oder 120.000, was eine gigantische Zahl ist, ne? Also viele Menschen waren da und haben sich da solidarisiert mit den Protesten gegen die Mullahs, wo weder Jörg noch ich was dagegen haben. Das ist eine gute Sache. Trotzdem müssen wir untersuchen, welchen Charakter denn gerade dieser Protest hat. Und da wäre schon die Frage, Revolution, ja, aber was hat sie denn für Vorzeichen? Ist das eine bürgerliche Revolution? Also sind das, welche Kräfte sind im Endeffekt am Werk? Sind da Kräfte am stärksten gerade, die im Interesse der iranischen lohnabhängigen Klasse agieren? Oder sind die Kräfte gerade am stärksten, die im Interesse der US-amerikanischen Interessen agieren? Ne, das wäre ja schon mal eine Frage, die man diskutieren kann. Das heißt, bevor man einfach sagt, ja, Revolution auf jeden Fall, Mullahs müssen weg. Ja, müssen weg, absolut. Niemand ist, glaube ich, interessiert an einer Aufrechterhaltung dieser Form der Herrschaft. Trotzdem muss man ja den Charakter dieser Protestbewegung kritisch hinterfragen. Und da wäre die Frage, Jörg, wie schätzt du diesen Charakter gerade ein? Ich glaube, das ist sehr widersprüchlich und sehr schwer, wirklich auf eine gerade Linie zu bringen. Soweit ich das wahrnehme, ist in Iran tatsächlich schon lange ein echtes Protestpotenzial da. Das sind viele Leute, die zum Teil linksorientiert sind, zum Teil liberal orientiert sind. Viele, die an Frauenrechten, die auf Frauenrechte hinarbeiten. Es gibt starke Kräfte in Iran, also Frauenorganisationen, die auf Frauenrechte hinarbeiten. Das ist sicherlich so. Das heißt also eine starke innere Opposition, auch wenn sie organisatorisch zersplittert und unter Repressionen ist. Eine starke innere Opposition gibt es auf jeden Fall. Das auf einen Punkt zu bringen, ist, finde ich, wie gesagt, schwierig. Ich würde erstmal so sagen, das orientiert auf linksliberale Vorstellungen, auf jeden Fall liberale Vorstellungen hin mit einer linken Komponente ganz sicherlich, also mit linken Kräften, die da auch unterwegs sind, aber keine Sache, die wirklich jetzt eine eindeutige, klare Formulierung, auch keine eindeutig revolutionäre Orientierung in unserem Sinne hat. Das würde ich da so nicht erkennen. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist, und das wissen wir ja alle, dass seit Jahrzehnten die Vereinigten Staaten eben die Regierung in Iran weghaben wollen und durch eine pro-westliche ersetzen wollen. Das Ziel teilt sie mit der Regierung Israels, und ich erwähne jetzt Israel in dem Zusammenhang, weil nämlich Israel vor einer Weile, es mögen ungefähr 2-3 Jahre sein, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, angefangen hat, eine Führungsfigur für die doch eher auch zersplitterte iranische Opposition aufzubauen, nämlich den Reza Pahlavi, also den Sohn des Schah, ne, den Thronfolger, wie er seinem eigenen Verständnis nach ist und auch nach dem Verständnis von iranischen Monarchisten ist, die übrigens hier in London regelmäßig demonstrieren, ne, also kleinere Organisationen, aber iranische Monarchisten. Ist eigentlich schon aufgebaut worden als eine Galionsfigur der Opposition. Warum? Weil er solide, verlässlich, pro-westlich eingeschätzt wird. Ne, also als jemand, auf den sich die westlichen Staaten verlassen können und wo sie sagen können, wenn sie ihn oder seine Zirkel in Iran, in Teheran in die Macht kriegen, dann kehrt sich die außenpolitische Orientierung Irans eben um. Das ist das große Ziel praktisch, und da sitzen die auf dem Pahlavi. Moment. Das Problem an der Sache ist, dass der Pahlavi der Sohn des Schah ist und als solcher in Iran sehr unpopulär ist und auch in der iranischen Exilopposition, abgesehen von den Monarchisten, nicht beliebt ist. Ne, eigentlich will den Pahlavi niemand. Und was wir im Moment sehen, ist halt so eine große Operation, wo der Pahlavi aufgebaut wird und wo gleichzeitig dann die Vereinigten Staaten versuchen, sich den Unmut in Iran zunutze zu machen, also die Proteste, die es in Iran immer wieder gibt. Und als die jüngsten Proteste Ende vergangenen Jahres aufgeflackert sind, aus sehr gut nachvollziehbaren, unterstützenswerten Gründen, Proteste unterschiedlicher Spektren, da haben die USA gesagt, okay, wir nutzen das aus, wir hauen jetzt rein. Der Trump hat gesagt, so im Laufe der nächsten Wochen hat er gesagt, ja, wir wollen die Iraner befreien. Natürlich, die USA werden zu Hilfe kommen, wenn die protestieren. Es kam dann dazu, dass der Pahlavi es geschafft hat, über eine Online-Kampagne, von der man weiß, dass sie aus Israel unterstützt worden ist, aus dem israelischen Interesse heraus halt, in Iran eine andere pro-westliche Regierung ans Ruder zu kriegen, wo dann eine Online-Kampagne geführt worden ist. Und diese Online-Kampagne in diesem Rahmen hat der Pahlavi dann eben auch zu Protesten aufgerufen. Und viele in Iran haben tatsächlich gedacht, das kann ja was werden, wenn die USA den unterstützen. Also ob wir den hinterher an der Macht behalten, das sehen wir dann. Also den kriegen wir vielleicht auch wieder los. Aber wenn es jetzt gelingt mit Unterstützung der USA, und der Trump hat ja gesagt, wir befreien euch, also wenn es irgendwie gelingt, da halt die Regierung zu stürzen, dann gehen wir doch alle auf die Straße. Und das war die Situation vor diesem fürchterlichen Massaker im Januar, als dann tatsächlich sehr, sehr viele Menschen gutgläubig gegenüber den USA auf die Straße gegangen sind, also gutgläubig in dem Sinn, dass sie gedacht haben, sie kriegen Unterstützung. Ja. Und wie es weitergegangen ist, wissen wir, die iranischen Repressionsbehörden, das Militär, die haben zu diesem fürchterlichen Massaker ausgeholt, vermutlich eine fett, satt, fünfstellige Zahl an Menschen umgebracht. Niemand weiß genau, wie viel, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Todesopfer dabei. was man auch dazu sagen muss, ne, was ist nicht bekommen, die von Trump unter versprochene Hilfe, in Anführungszeichen. Ne. Natürlich wäre das nur ein Umsturz im US-amerikanischen Sinne gewesen, aber man sieht da, wie wirklich gewissenlos halt die USA da operieren. Das weiß man vorher schon, ne, aber es ist wieder ein neuer Beweis dafür, wo man sehen kann, ne, die versprechen vorher große Hilfe, dann schicken sie die Leute da halt in große Proteste, die werden zusammengeschossen und Trump interessiert sich nicht direkt dafür. Ne, auch das ist eine Komponente, glaube ich, die man da wirklich nicht übersehen darf in dieser gesamten Konstellation. Denn in Iran ist das gerade von naiveren Leuten, soweit ich das mitbekomme, durchaus so realisiert worden, ne, dass sie da halt fallen gelassen worden sind. Das ist im Prinzip die Situation gerade, also ein komplexer Mix aus einer durchaus eigenständigen, wirklich eigenständigen Opposition, die sehr weit aufgefächert ist, die stark zersplittert ist, ne, und wo die USA aber ganz massiv rein operieren, das für ihre Zwecke zu nutzen versuchen, mit Hilfe von Pahlavi, dem Sohn des Schah und dem eigenen Verständnis nach Thronfolger des Schah. Ja, das ist diese komplexe Situation. Fürchterlich für alle linken und alle progressiven Kräfte in Iran, wirklich eine furchtbare Situation, in der die jetzt stecken. Und jetzt ist die Lage halt so, dass Trump die ganze Zeit noch mit der Idee hantiert und eben da jetzt einen nächsten Krieg gegen Iran zu starten, und der Militäraufmarsch, den er inzwischen da im Mittleren Osten vollzogen hat, den muss er ja irgendwie rechtfertigen. Es ist ja nicht nur so, dass da jetzt viel US-Kriegsgerät rumschippert, das kostet ja irre Summen an Geld. Ja. Ja. Und in Washington werden die sich fragen, was machst du denn mit diesem Geld? Ne? Schießt du jetzt endlich mal oder war das nur ein Joke? Ne? Also das ist so die Lage gerade. Ja, ja. Also wirklich nicht einfach, komplex, ja. Viele unterschiedliche Interessen und müssen wir weiter beobachten, wie es sich entwickelt. Als letzten kleinen Themenblock noch zwei, drei Worte zu den Entwicklungen in Gaza. Um im Nahen Osten, Nahen Mittleren Osten zu bleiben. Hier kann man nur sagen, dass aktuell die Schritte zur Annexion der Westbank gehen deutlich voran. Hier sei nur gesagt, dass Helga Baumgarten gerade sehr wichtige Arbeit dazu leistet. Gleichzeitig ist von Seiten der EU sind ja Sanktionen, und zwar Sanktionen gegen Journalisten, die darüber berichten, sind ja in aller Munde. Also das EU-Sanktionsregime wird ja immer dichter und immer aggressiver. Einige Fälle können wir mittlerweile schon zusammentragen, in denen ja auf der EU-Sanktionsliste wirklich Journalisten gelandet sind, weil sie schlicht abweichende Meinungen zur Staatsräson haben. Ja. Und da wird ja häufig mit um sich gehauen mit Desinformationsvokabeln und Fake News, und das sind ja häufig dann das, was vorgeworfen wird. Also eigentlich wird gar nichts vorgeworfen, weil es gibt weder einen Gerichtsprozess noch gibt es irgendwie Beweise, die da vorgelegt werden. So etwas gibt es bei diesen EU-Sanktions-Nichtprozessen, es sind nämlich keine Prozesse, gibt es da nicht. Aber die Vokabeln der Rechtfertigung, auch in der Bundespressekonferenz, sind dann immer Desinformation, Fake News. Gut, reden wir mal über Desinformation und Fake News. Da hat sich nämlich gerade die UN-Beauftragte Albanese mit rumschlagen. Da gab es nämlich auch ordentlich Fake News. Da haben nämlich gleich der deutsche Außenminister, der französische Außenminister und noch, ich glaube, in Österreich und Tschechien haben gleich alle mit drauf gehauen und haben alle Fake News geöffnet. Und haben die Albanese vorgeworfen, sie hätte da was äußerst Antisemitisches und Israelfeindliches von sich gegeben. Und das war kompletter Unsinn. Ja, aber die Gute wurde nicht zum ersten Mal, und so lässt sich vermuten auch nicht zum letzten Mal, an den Pranger gestellt, weil sie eben eine sehr integre Arbeit leistet, die man wirklich, wirklich, wirklich wertschätzen muss. Und das ist ein Dorn im Auge all derer, die ihre Interessen da gefährdet sehen. Und so sind alle mit auf dieses Fake News Desinformationsboot aufgesprungen und haben da gefordert, dass die Frau ihres Amtes enthoben wird. Jörg, hast du da noch ein paar Infos dazu? Was genau wurde ihr denn eigentlich vorgeworfen? Nee, ist vorgeworfen, dass sie Israel, also unter anderem, dass sie Israel als Feind der Menschheit bezeichnet hätte, wenn man sich genau anschaut, ne, was sie da gesagt hat, das stimmt schlicht und einfach nicht. Ne. Sie hat gesagt, dass praktisch die internationale Unterstützung für das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg, ne, also für diesen genozidalen Krieg, dass das ungeheuerlich wäre und dass das nicht nur eben eine Verletzung von internationalem Recht wäre, sondern praktisch Feindschaft gegen das internationale Recht, Feindschaft gegen die Menschheit wäre letztlich. Ne, weil es eben, also dieses Gesamtvorgehen da praktisch, ne, und sie hat dieses Gesamtvorgehen konkret benannt, sie hat die internationale Rolle in diesem Zusammenhang benannt, das nicht nicht jetzt einzig und allein auf Israel fokussiert, sondern, wie gesagt, in diesen Gesamtkomplex inklusive der westlichen Unterstützung benannt. Das ist nun schon was anderes, ne? Also das ist deutlich was anderes. Irgendwer, ich meine, es wäre Österreich gewesen, hat, glaube ich, auch die Kritik dann an dieser Äußerung wieder zurückgezogen, aber da müsste ich jetzt im Detail nochmal nachschauen. Ja, habe ich aber auch so gelesen. Also es wurde dann schnell wieder zurückgerudert. Hoffentlich hat es keiner mitgekriegt, so nach dem Motto. Aber wurde mitgekriegt. Man kann den Sachverhalt wahrscheinlich im Internet überall nachlesen. Ich habe ihn mir nochmal bei Amnesty International aufgerufen, auch mit dem, was sie wirklich gesagt hat und was ihr da vorgeworfen wird, gesagt zu haben, was halt einfach nicht stimmt und wirklich halt unter den Bereich der Desinformation fällt, und zwar der gezielten Desinformation. Ja. So, Jörg, jetzt haben wir heute wirklich, wirklich nicht nur lange gequatscht, sondern auch viele, viele Felder irgendwie abgegrast. Und mir geht es immer an den Enden der Folgen so, und ich sehe immer nur die Sachen, die wir alle nicht besprochen haben. Ich sehe dann immer nur die tausend Sachen, die ich mir noch an Notizen irgendwie bereitgestellt habe und gemerkt habe, müssen wir jetzt hinten runterfallen lassen, können wir doch nicht tiefer drauf eingehen. Das schaffen wir zeitlich nicht, obwohl wir uns heute ja extra Zeit genommen haben. Genau, ja. Zum Ende den Hinweis darauf, wir haben ja einige Punkte über den deutschen Militarismus gesprochen und auch an manchen Punkten erwähnt, dass es gut wäre, etwas dagegen zu unternehmen. So kann man das zum Beispiel tun, nächstes Wochenende bei der Friedenskonferenz in Berlin, wo unter anderem, unter vielen anderen schönen Panels, Jörg mit Fabian Lehr spricht über den militärisch-industriellen Komplex. Außerdem am 5. März ist ein großer Schülerstreik gegen den Kriegsdienst angesagt. Auch da kann man sich engagieren, kann man mit auf die Straße gehen. Das ist eine gute, wichtige Sache. Da gibt es einen schönen Artikel, Jugend organisiert sich für Frieden in der jungen Welt, von Charlotte Küssner. Da stehen nochmal Details drin und auch was den Aufruf angeht. Okay, das wäre dann aber auch wirklich das große Paket zur heutigen Folge. Jörg, vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Infos, die du hier heute reingetragen hast. Dir auch ganz vielen Dank, wie immer. Dann sehen wir uns wieder in 3 oder 4 Wochen. Mal schauen, ob wir unseren Rhythmus wiederfinden. Genau. Und liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, vielen Dank fürs lange Dranbleiben. Wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe. Bis dahin, ciao. Tschüss.